So, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo. Heute ist der 14. August. Es ist 19.08 Uhr und wir befinden uns im Phonodrom. Neuen Phonodrom. Aber im neuen Phonodrom. Genau. Das ist ganz genau richtig. Ja. Ja, gab eine kurze Podcast-Pause. Ja, Pause, weil wir umgezogen sind. Wir mussten ja aus dem alten Phonodrom aufgrund ausziehen, weil die Mietergemeinschaft sich aufgelöst hat und eine alleinige Übernahme des Phonodroms wäre einfach ja finanziell nicht drin gewesen. Also haben wir uns nach Alternativen umgeguckt und sind dann auch fündig geworden. Genau. Wir sitzen jetzt nicht mehr in der Schönhauser Allee, sondern sitzen jetzt in der Großbärenstraße Nummer 83. Also ganz in der Nähe von Wikimedia Deutschland. Genau, ganz in der Nähe von der Station Berlin, ganz in der Nähe von, was ist hier noch so markant, das Deutsches Technikmuseum. Genau. Genau, in also dieser Kreuzberg. Kante. Genau. Wir jetzt. Ist jetzt. Ja, sind von, ja, wir sind von dem alten Innenviertel Prenzlauer Berg in das neue Innenviertel Kreuzberg gezogen. Das alte Neue, das war schon mal hin. Genau. Und haben uns jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch hier eingerichtet. Man merkt da auch, vielleicht bei der Intro-Qualität hat es noch ein bisschen gehapert. Wir werden besser. Wir werden besser. Wir müssen einfach mal, wenn es auch jetzt nicht mehr so heiß ist in Berlin, mal hier ein paar Arbeiten machen. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte letzte Woche bei 35 Grad auch keine Deckenarbeiten machen. Ja. Und der läuft ja auch nicht weg. Genau, dementsprechend haben wir hier noch ein bisschen was vor uns. Aber wir sind auch hier wieder in der Bürogemeinschaft drin. Ja. Zu dem wir, glaube ich, thematisch auch ganz gut passen. Genau. Und haben quasi hier jetzt neue Räumlichkeiten bezogen, die mit ordentlich Internet ausgestattet sind. Wir haben ein paar Verbesserungen gegenüber des alten Phonodroms. Wir haben jetzt eine kleine Küche hier. Genau. Die hat uns ja im Phonodrom gefehlt. Sogar mit Herd. Das heißt auch für die Folgen, wo wir vielleicht gegebenenfalls was warm machen müssen oder aufwärmen müssen oder irgendwas zubereiten müssen, hätten wir jetzt eine Möglichkeit. Plus die noch eine Neuerung ist, dass wir jetzt einen fest installierten Kühlschrank haben, nicht nur für Wein, sondern auch einen normalen Lebensmittelkühlschrank. Das heißt, wir können auch andere Lebensmittel temporär hier zwischenlagern, wenn gerade bei 35 Grad in Berlin man, weiß ich nicht, eine Käsefolge machen möchte. Und das der Käse zwei Stunden draußen ist, wird ja quasi zum Schmelzkäse werden. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt auch da ein bisschen bessere technische Möglichkeiten. Für dich, Maha, ist es ja quasi um die Ecke. Genau, ich wohne zu Fuß 15 Minuten von hier. Genau, für mich ist es natürlich zum, ein bisschen so mehr. Auch sogar ein bisschen näher eigentlich. Ja, örtlich. Genau genommen. Örtlich ist es etwas näher, fahrtechnisch ist es etwas weiter. Mhm. Weil ich ja quasi, wenn ich mit den Öffis fahre, hier nicht dran vorbeifahre. Naja, hängt von den Öffis ab. Also wenn du zum Beispiel mit deiner S-Bahn bis Neukölln fährst und dann in die U7, genau, bist du relativ schnell hier. Das stimmt, genau. Das geht eigentlich schnell. Das stimmt. Das ist jetzt vielleicht nicht dein gewohnter Weg. Genau. Aber also ich glaube, das geht schneller als Schönhauser. Ja, Schönhauser war 36 Minuten. Oh ja, nee, das schaffst du nicht. Das ist Tür zu Tür gewesen. Also hier müsstest du es ungefähr so knapp über 40. Ich glaube es auch, ja. Ja. Aber ist ja egal, weil das ist eine schöne Location, in der wir sind. Wir sind jetzt gerade auch dabei, so ein bisschen Discover Your New Neighborhood, was es hier also in der Nähe gibt. Vielleicht auch von unseren Berlin-Zuhörern. Nächste U-Bahn-Station ist Möckernbrücke. Das ist quasi die nächste Station zum Studio hin. Naja, es ist nur ein Tick weiter zum Hallischen Tor. Also so groß ist der Unterschied gar nicht. Okay. Also man kann auch zum Hallischen Tor gehen. Okay. Möckernbrücke hat so ein bisschen das Problem, dass man falsche Seite aussteigt und dann man viel Fußweg hat. Ja. Und vom Hallischen Tor innerhalb der U-Bahn-Station etwas weniger, aber dann etwas mehr an der Straße. Aber es ist wirklich, also es ist eigentlich fast genau dazwischen. Ein Tick näher an der Möckernbrücke. Ja. Genau, was haben wir noch für Neuerungen im Studio? Du sprichst leiser. Ich spreche leiser, ja. Warum auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich jetzt hier. Ja, jetzt bist du wieder laut. Okay, vielleicht muss ich das Mikrofon noch ein bisschen dichter an den Mund dran nehmen. Mhm. Wir haben noch nicht alles aufgebaut. Es ist noch ein bisschen leer und Kisten rum. Genau, ein paar Kisten stehen rum. Das Schwerlastregal haben wir gerade erst geholt. Und und unsere Weinsendungen sind jetzt schon zweimal zurückgeschickt worden. Genau, weil. Einmal, weil wir noch kein Schild dran hatten. Und das zweite Mal, weil, Sommerurlaub war und niemand das Paket abgeholt hat. Genau. Aber jetzt ist, glaube ich, der Urlaub vorbei und das heißt auch, und das Studio ist etwas. Ich schreibe dann nochmal, dass es nochmal bitte schicken soll. Genau. Das Gute ist aber, wir haben auch schon die nächste Folge in Planung. Ja. Ja, ich schicke dir jetzt mal kurz ein Sneak Preview mal auf die Shownotes der nächsten Folge. Ja, da bin ich gespannt. Da haben wir nämlich auch was gemeinsam gemacht und darum möchte ich mal berichten. Genau. Und wenn du anguckst, da habe ich schon ordentlich vorgearbeitet. Für die nächste Folge. Ja. Und wenn du mal die Shownotes hier anguckst, sind auch schon einiges dazugekommen und da habe ich auch einen schönen roten Faden, was man dann so erzählen könnten zu den verschiedenen Stationen, an denen wir gewesen sind. Ja, sehr schön. Also das Sneak Preview ist, die nächste Folge geht über die Pfalz. Genau. Wir hatten ja schon mal eine Folge über die Pfalz, aber wir haben waren erst kürzlich wieder zur Pfalz-Tour da und ich glaube, da gibt es doch einiges zu berichten. Aber heute nicht. Heute geht es um Portugal. Da ich war nämlich genau. auf Urlaub in Portugal und habe dort auch einiges genossen. Ja. Und darüber möchte ich berichten. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Das heißt nicht wirklich mitgebracht. Und zwar war das Problem, bin ja hier mit dem Zug gefahren, da wäre das alles kein Problem gewesen. Und zurück wollte ich fliegen. Und dann gab es letzte Woche Donnerstag wieder Chaos am Frankfurter Flughafen. Ja. Und es war unsicher, ob ich wirklich am gleichen Tag fliegen kann. Mhm. Das Problem ist jetzt, wenn sich der Flug verspätet, und ich kaufe, was ich zuerst wollte, im Duty Free, das ist nämlich in Portugal gar nicht so teuer. Mhm. Also Duty Free ist ungefähr, also liegt fast gleich auf mit, also wenn man zum Beispiel Wein kauft und so, mit dem, was man sonst so zahlt. Und weil es da ja eben auch noch Rabatte gibt beim Duty Free. Mhm. Und aus dem Grunde, ich glaube auch die Mehrwertsteuer ist sehr hoch, ist glaube ich 23% in Portugal. Okay, das heißt, kriegst du erstattet bekommst, bist du natürlich wirklich günstig. Ich wollte dort einkaufen und dann zeichnete sich aber schon sehr früh ab, also schon praktisch bevor ich einkaufen wollte im Duty Free, dass es diese Probleme in Frankfurt gibt. Und dann war mir einfach die Sache zu unsicher. Denn wenn ich dann Sachen kaufe und muss wieder raus aus dem Sicherheitsbereich, wenn ich die dann wieder reingehe, das war ja in Italien das Problem, wo ich ja auch schon mal gestrandet bin, dann kriegt man die Sachen nicht wieder rein. Ja. Da muss man halt entweder sich sein Gepäck wiedergeben lassen, und was umständlich ist, und dann bin immer noch etwas erkältet. Man merkt es, glaube ich. Nein. Ja, und dann muss man halt wieder rein. Und dann muss man die Sachen vorher austrinken und dann mehrere Flaschen Port da in sich reinzuschütten. Ist doch auf die Schnelle dann nicht so gesund. Nicht so gesund und so verlustreich eigentlich. Naja. Apropos gesund, wir haben natürlich auch diese Sendung wieder Warnhinweise. Mhm. Da wir genau. heute für euch wieder Alkohol konsumieren werden. Ja. Natürlich in kleinen Schlückchen und in kleinen Maßen. Ist natürlich contains this show Alkohol. Ich fange auch gleich schon mal an. Ja, mach das mal. Und auch da wieder, alle Sachen sind von uns selbst gekauft, nichts ist gesponsert. Das heißt, das machen wir für euch und probieren. Beachte bitte, wie hier so ein bisschen leichter Rauch aus der Flasche kommt. Plus ist so ein bisschen, ist halt der junge Wein, der halt das so sprudelt. Gell? Ja, so ein bisschen Bitzler. Nicht so viel, ich muss ja noch fahren. Ach, du musst fahren? Ich muss fahren. Schlecht, aber der ist ganz leicht. Das ist, glaube ich, die haben ja meistens nur 9%. Okay, das ist ja wirklich nur ein. Ja. Ja, vielleicht erzählst du mal, was wir da im Glas haben. Ja, also bevor ich jetzt auf die weiteren Details eingehe, als erste, auch wo ich die Sachen her habe, das ist ja auch noch wichtig, aber da lasse ich hier den Kollegen Heckbeat raten. Wir fangen an mit etwas ganz Einfachem, nämlich sogenannter Vinho Verde. Vinho Verde, grüner Wein, wörtlich übersetzt. Mhm. ist Wein aus dem Norden Portugals. Aus dem äußersten Norden. Äußersten Norden. Norden. Und der ist halt sehr leicht und sehr, sehr gut trinkbar. Wird manchmal in Portugal auch als Ersatz getrunken für Sekt. Mhm. Also Portugal stellt inzwischen auch Sekt her, aber das ist nicht so traditionell. Und deshalb ist es oft so, dass bei Empfängen statt Sekt Vinho Verde gereicht wird, auch tatsächlich aus Sektgläsern. Mhm. Und später dann trinkt man Portwein, auf den kommen wir noch. Also das ist eigentlich ganz typisch. Also man beginnt Veranstaltungen eigentlich mit Vinho Verde. Der ist ansonsten noch gut geeignet für die vielen Fischgerichte, die es in Portugal gibt. Mhm. Denn Portugal erstreckt sich am Atlantik und in dieser Strecke am Atlantik von Norden nach Süden, nur in dem Küstenstreifen, leben 3,2 Millionen Portugiesen, also praktisch alle Portugiesen leben in diesem Stück und der Rest ist Hinterland, wo nicht so viele Leute wohnen. Mhm. Und ja, es wird also viel Fisch gegessen, Kabeljau vor allem, Bacalhau. Mhm. Und Meeresfrüchte und da eignet sich sowas natürlich. Mhm. Ja. Interessant ist, dass er so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat eine ganz hellgelbe Farbe. Ganz hellgelbe Farbe. Deshalb heißt er auch grüner Wein, weil die so ein bisschen grün schimmert. Also eine ganz hellgelbe Farbe, ist ganz typisch. Und sieht aus, als ob er so ein bisschen Kohlensäure im Bläschen werfen würde. Ja. Kohlensäure ist da drin. Also nicht, die wird nicht reingemacht, sondern die entsteht dadurch. Natürlich, ja. Weil das eben ein ganz junger Wein ist, der jung getrunken wird. Das ist also hier tatsächlich 2017er Wein. Mhm. Und ja, wir trinken mal. Ja, Prost. Geruch ist wirklich sehr zurückhaltend. Mhm. Der Geschmack ist also wirklich sehr leicht. Sehr leicht. Ja, so ein bisschen Zitrusnoten sind da drin. Aber es ist halt doch vor allen Dingen, also hat so ein bisschen was vom Geschmack her, möchte ich fast sagen, wie ein isotonisches Erfrischungsgetränk. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen Säure schmeckt man schon. Mhm. Mhm. Aber da er noch sehr jung ist, glaube ich, ist die Säure da nicht so ganz ausgeprägt, beziehungsweise ist gegebenenfalls auch vielleicht schon in der Produktion schon abgepuffert worden. Mhm. Weil ich glaube, wenn du so wenig Alkohol hast und eine hohe Säure, wird es, glaube ich, nicht so harmonisch sein. So ist es eher wirklich was sehr, sehr Spritziges, Frisches. Ja. Mhm. Und das ist jetzt hier auch ein ganz einfacher. Hat ganz wenig Geld gekostet, ich glaube sogar nur 4 Euro, in Berlin gekauft. Und in Portugal kostet es manchmal 2 Euro. Okay. Also ich habe einen super Wein, der hat sogar die Bewertung 4,1 bei Vivino bekommen. Und der ist von einer Kooperative und kostete im Laden 2,29 Euro. Mein Gott. Also ich habe sie jetzt hier gekauft und dieser hier, Casao Mirandinho. Jetzt mal hier Fluchtfliegen kommen jetzt irgendwo her. Ja, ne? Ja. Wir müssen das Fenster zumachen. Okay, ich mach das mal zu. Der Wein führt halt dazu, dass sie gleich kommen. Hier Casao Mirandinho ist halt so einer, also auch so ein ganz einfacher Wein, den man sich durchaus mal gönnen kann. Und ja, nochmals zu den Rebsorten. Also Alvarinho ist eine ganz wichtige. Avesso, Loureiro und Trechadura sind die am häufigsten verwendet werden. Es gibt also auch noch andere. Ist da nicht so genau festgelegt. Man hat da Variationsmöglichkeiten und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Mischung. Und es entsteht halt immer diese Kohlensäure durch den Säureabbau. Das ist eigentlich doch schon sehr, sehr interessant. Aha. Also wie gesagt, sehr empfehlenswert, auch als Erfrischungsgetränk. Es gibt sogar noch welche mit noch weniger Alkohol, also ab 8,5. Also es schwankt immer so zwischen 8,5 und 11,5. Sehr leicht. Und im untersten Weinpreissegment. Aber trotzdem gut trinkbar. Also ich finde, der ist wirklich gut. Wie gesagt, es ist überraschend, wie leicht er ist. Also gerade bei hohen Temperaturen, die natürlich in Portugal herrschen, ist es ideal. Ja, kann man gut als Erfrischungsgetränk trinken. Ja. Welche Rebsorte ist denn jetzt das? Habe ich vorhin gesagt, als du gerade drauf warst. Entschuldigung. Deshalb werde ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Kannst du auch in der Wikipedia nachlesen. Ja, was soll ich noch sagen? Bekannte Marke, die sich auch in Berlin hätte bekommen können, aber die war im Vergleich unverschämt teuer. Quinta da Nisha, Gatau, also die große Katze, Casal Garcia und das ist jetzt Muralhas. Muralhas finde ich auch sehr, sehr lecker. Hab ich in Portugal habe ich direkt im Zug schon getrunken. Da war ein Menü mit drin, so eine halbe Flasche. Im Zug auf der Hinfahrt, ich bin im Nachtzug gefahren und da kann man ja essen. Und da gab es ein portugiesisches Menü für 15 Euro. Mhm. Vorspeise, Serrano-Schinken, aber vom Feinsten. Mhm. Hauptspeise, dann konnte man wählen zwischen Fleisch und Fisch. Mhm. Ich habe Fleisch genommen, sehr lecker. Da haben sie mir so drei so Kuhfetzen da auf das, den Teller gehauen. Und dann eben noch Nachtisch. Und dazu eine kleine Flasche, also 3,75 Weißwein. Also Vinho Verde von Muralhas. Muralhas ist also auch ganz bekannt. Muralhas ist eine der bekannten Sorten. Und ja, hier in Berlin kommt man sehr leicht an eben besagte Quinta da Nisha. Allerdings dann schon auch für einen guten Preis. Und diese hier ist jetzt so ein unbekannter Winzer. Den habe ich auch in Berlin bekommen. Jetzt rate mal, wo. Du siehst ja, ich habe ja richtig viel und ja. auch so von einer Marke gleich verschiedene und so. Ja, also ich würde sagen KDW. Ja, da hätte ich es bestimmt bekommen, ist aber nicht vom KDW. Also das Problem ist, ich komme am Samstagabend in Berlin an und will dann noch sowas kaufen. Gesundbrunnen bist du angekommen, oder? Südkreuz, da ist ein Edeka drin. Ja, aber der Edeka hätte das nicht. Was ist da noch in der Nähe? Lass mich überlegen, was ist dann noch in der Nähe? Walking Distance. Vom Bahnhof Südkreuz. Jetzt erfahren wir, ob Peter sich auskennt im. Jetzt greift er wahrscheinlich schon zu Google. Ich muss sagen, ich habe auch zur Suchmaschine meiner Wahl gegriffen und habe gesagt, portugiesisch einkaufen Berlin und zack. Echt, ist das? Kam's. Was ist da in der Nähe? Metro? Nee. Nee, die ist am Ostkreuz. Was könnte noch sein? Mitte Meer heißt der. Mitte Meer, den kenne ich, Die haben, glaube ich, mehrere Geschäfte. Genau. Der in Schöneberg ist riesig. Ja. Also an der Kolonnenbrücke, also ganz nah beim Südkreuz. Und ein riesiger Supermarkt. Was die da haben, wie gesagt, bei dem Vinho Verde ist nicht einer, sondern es ist ein ganzes Regal, nicht nur ein Regalbrett, sondern das ganze volle Regal. Und also bestimmt so über 5 Meter, alles voll mit Vinho Verde. Ich dachte, die haben hauptsächlich italienische Spezialitäten. Die haben hauptsächlich italienische Spezialitäten. Ja. Und die Mitarbeiter sind auch überwiegend Italiener. Ja. Die haben aber auch spanische und portugiesische. Okay. Sie haben auch viele, viele spanische Weine, aber eben auch vieles portugiesisches und vor allen Dingen in der Fischabteilung. Ja. Da findest du halt auch sehr viele portugiesische Sachen, also zum Beispiel auch Bacalhau, Bacalhau, also diesen Kabeljau getrocknet. Mhm. Also richtig wie in Portugal aufgeschichtet. Ja. Also das ist wirklich klasse. Und natürlich auch Fleisch und sonst, also kriegst du irgendwie, ist wirklich ein riesiger Supermarkt mit Sachen aus mediterranen Ländern. Gut, Portugal ist jetzt weniger mediterran, sondern mehr atlantisch, aber das gehört eben auch dazu. Und sehr große Auswahl. Auch im Grunde jedes Preissegment. Also wie gesagt, es gab Vinho Verde hier zum Beispiel, 4 Euro kostete der, also auch gar nichts im Grunde. In Portugal hätte der vielleicht jetzt 2,50 gekostet. Aber natürlich auch Hochpreissachen. Und ich fand eben, hinter der Nische hatten sie auch, aber eben zu hohen Preisen. Und da habe ich gedacht, gut, das muss jetzt nicht sein, wenn wir dann nur einen Schluck von trinken. Ich wollte jetzt auch nicht, ich war ja mit dem ganzen Gepäck gekommen. Ja. Und sozusagen auf dem Fußweg nach Hause, da wollte ich mich jetzt auch nicht zu sehr belasten. Und dann habe ich gedacht, ich nehme eine Flasche Vinho Verde, mehr werden wir nicht trinken. Dann eine Flasche Rotwein, habe ich auch was Spezielles. Und dann habe ich 3, aber kleine Flaschen, die natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich zu teuer sind, 3 kleine Flaschen Portwein, nämlich die 3 Ausprägungen, weißer Port, Ruby und Tawny, was der Unterschied ist, werden wir nachher noch erklären, beziehungsweise du weißt es wahrscheinlich schon, weil du vorbereitet bist. Ja? Ja. Jetzt guckt er ganz frenetisch ins Internet. Nee, wird gleich erklärt. Und dann habe ich hier noch, also schon mal jetzt hier Preview, eine deutsche Imitation von Port, die dann nicht Portwein heißen darf. Und hier, wir werden gleich kommen, darauf kommen, der hat es dann Trop genannt, also Port rückwärts. Eigentlich ganz praktisch. Also da kommen wir dann noch drauf. Und dann habe ich auch noch einen, das ist natürlich jetzt hier ein ganz spezieller Portwein, ja. Weil ich davon auch, das war die einzige Firma, von denen ich alle drei bekommen konnte, ist auch nicht ganz billig. Und dann haben wir jetzt nochmal beim Rewe einen Supermarkt-Portwein gekauft. Ja. Und den können wir dann vergleichen. Also diese Flasche kostet, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber sie kostet weniger als hier die halben Flaschen. Also das ist der deutsche, also der in Deutschland gekaufte ist richtig billig und dieser nachgemachte, auf den wir dann auch kommen, der deutsche, die deutsche Variante des Portweins ist sehr teuer, kostet 20 Euro die kleine Flasche. Da war ich ja schon nicht mehr dabei, als ihr das probiert habt. Ja, ja. Also da war ich das Auto. Da warst du das Auto holen. Ja, das war eine Überraschung. Also da hat uns der Verkäufer sozusagen nochmal eingefangen. Mhm. Ich sag, ach, Sie müssen warten, da habe ich noch was für Sie und dann war es so toll, dass wir uns gleich gekauft haben. Aber du wohnst ja nicht weit weg, kannst da ja jederzeit hin. Das stimmt. Ja, deshalb haben wir das auch auf uns genommen und dir für nichts mitgebracht. Das hätten wir gemacht, aber du hast ja da leichten Zugang. So, also den Vigno Verde haben wir probiert. Wie gesagt, ich habe mir den gleich zugelegt, auch als ich dort war. Ich hatte ja ein Apartment gemietet in Lissabon. Und auch deshalb, weil ich ja nicht zweimal am Tag essen gehen wollte, weil man dann einfach zu dick wird. Und einmal am Tag reicht. Und dann habe ich mir abends dann immer selber was gemacht, war ja auch heiß. Also in Lissabon ist es angenehmer als im Rest von Portugal in Europa. Also an der Küste ist angenehm überall in Portugal. Aber in Lissabon ist halt besonders viel frischer Wind. Das war sehr angenehm. Aber ich habe dann eben mir Vigno Verde gekauft. Also dieser von der Kooperative und hab dann zu Hause halt Sachen gegessen, die man in Portugal gut essen kann. Angefangen von Oliven über sehr guten Schinken, sehr viel Käse. Portugal ist eigentlich ein Käseland, das ist vielen Leuten nicht bekannt, wobei die Portugiesen den Käse als Vorspeise essen. Ganz, ganz viele Käsesorten, jeder Art, also jede Art von Käse gibt's. Und also besonders viel Schaf- und Ziegenkäse natürlich auch. Und dann natürlich alles, was mit Meeresfrüchten zusammenhängt, kannst du auch gut kaufen. Es gibt eingelegten Kabeljau, den du kaufen kannst, Sardinen noch und nöcher. Also ist super. Und im Restaurant habe ich entdeckt, wie gut mir Oktopus schmeckt. Und habe sehr viel Oktopus gegessen, sodass wahrscheinlich inzwischen eine Furcht eingetreten ist unter der Oktopodenbevölkerung, dass ich jetzt so viel Oktopus esse. Bei der Gelegenheit kann ich dich gleich fragen, Oktopus, Tintenfisch, wo ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ja. Das ist, glaube ich, eine Subart, oder? Nee. Sind unterschiedliche Tiere. Leider in Deutschland nicht sauber getrennt. Aber wenn man dort ist, ich habe auch viel Tintenfisch gegessen, es ist tatsächlich ein geschmacklicher Unterschied. Also man merkt richtig, dass es ein anderes Tier ist, anders schmeckt. Und ich finde, Oktopus schmeckt besser als Tintenfisch. Also glaube ich, in Deutsch würde man eher Kraken dazu sagen, ne? Ja, Kraken, nicht zu dem, was man isst. Also ja, stimmt schon. Aber du hast recht, Kraken ist Tintenfisch. Kraken ist Oktopus, genau. Aber der Unterschied, den kann man sich leicht merken, am Namen Oktopus kann man nicht schon merken. Ja, Oktopus 8. Ja, der genau, hat 8 Arme. 8 Arme oder Beine. Ja. Also Pus ist eigentlich der Fuß, also Bein, Oktopus. Der Tintenfisch hat Tentakel und keine Beine. Und diese Tentakel, wie viel sind's? Ich glaube, es sind 6. Nee, 10. 10? Okay. Ja, kann man also leicht unterscheiden. Der hat hinten eben so einen Körper. Den man eigentlich isst, aufschneidet, die sogenannten Tintenfischringe sind halt dieser Körper. Und der hat auch innen noch den Rest von einem hohes Skelett, was man nicht mitessen sollte. Das sieht so ein bisschen aus wie Plastik, zieht man raus und heißt Schulp. Den Schulp zieht man raus und isst ihn nicht. Und Peter hat natürlich das Kochen sozusagen derart mit der Muttermilch aufgesaugt, dass er die Sachen schon instinktiv richtig macht. Denn der Tintenfisch wird tatsächlich so auf den Grill gelegt, nackt wie er ist. Ja. Und richtig dann so gebraten, dass die Tentakeln immer anfangen, am Ende schwarz zu werden. Genau, ja. Und beim Oktopus kann man das eigentlich nicht machen. Deshalb wird der Oktopus, und du hast das auf Mallorca ganz richtig gemacht, meistens irgendwie gebraten in der Pfanne. Und wenn man ihn auf den Grill legt, muss man ihn halt erstmal irgendwie so in Alu reintun und so, und weil es schmeckt sonst nicht. Ja. Du sagtest, das Menü in der portugiesischen Eisenbahn hat 15 Euro gekostet. Das wäre quasi bei der Deutschen Bahn ein Bier gewesen und eine Currywurst, oder? Ja. Da ist eine halbe Flasche Wein dabei. Ich muss gerade sagen, ja. Und ein Dreigang-Menü und Kaffee auch noch dabei. Okay. Ja, und weil ich dann, wie das halt so ist, wenn man gepflegt reist mit dem Nachtzug eben, also ich hatte mir da ein Einzelabteil geklickt, was nicht viel teurer ist als das Mehrpersonenabteil. Mhm. Also insgesamt knapp über 200 Euro. Mhm. Von Hendaye in Frankreich, das ist die Grenze nach Spanien, bis Lissabon. Fährt man halt 13 Stunden, aber durch die Zeitverschiebung sind es dann nur 12. Mhm. Eine Stunde früher dort. Ja, und da waren natürlich viele Interräder drin, in den Sitzwagen. Mhm. Und ich habe sogar noch jemanden getroffen, den ich kannte. Mhm. Echt? Im Zugrestaurant, aber als ich gerade fertig war mit Essen. Und dann musste ich natürlich noch verweilen und habe dann noch einen Portwein ausgegeben, und wir kommen jetzt gleich auch auf den Portwein. Aber ich muss hier noch einen austrinken. Warst du mal in Portugal? Nee, noch gar nicht. Musst du machen. Und ein schönes Land. Es hat sich inzwischen auch von der Krise erholt. Ich kann wirklich sagen, ich habe nirgendwo Drogensüchtige, Obdachlose oder so gesehen. Doch, einmal in Cascais, das ist so ein Badeort für die Schönen und Reichen, in der Nähe von Lissabon. Mhm. Da war ich, weil ich einen Kollegen dort besucht habe, der da Ferien machte. Und da gab es in der Hauptstraße, also mein Kollege sagte, Saisonbettler. Mhm. Okay. Na, weil die Schönen und Reichen da lang gehen, sitzen da auch Bettler. Aber in Lissabon selbst habe ich das nicht gesehen. Ich habe keine Obdachlosen gesehen, ich habe keine Drogenkranken am Bahnhof gesehen. Also das ist irgendwie ganz erstaunlich. Ich habe vorher so viel gelesen über die Krise in Portugal, aber Lissabon, ich konnte kein Foto machen, wo kein Kran drauf ist. Wenn du so ein Übersichtsfoto machen willst, das wird überall gebaut und ist alles super in Schuss. Also muss schon sagen, also die Krise scheinen die gut überwunden zu haben. Und halt immer in der Nähe des Wassers halt sehr frisch. Klar, man hat es ja gemerkt, wir haben uns ja geschrieben, dass die Temperaturen ja locker mal 10 Grad kühler waren als in Berlin. Ja, ja. Ja, ich war. Das war ja hier in Berlin ja eigentlich nicht auszuhalten. Man konnte ja quasi nichts tun. Also dort war es sehr gut auszuhalten. Ich war dann zum Schluss auch noch in Peniche. Das ist nördlich von Lissabon. Das ist so eine Halbinsel, ein Surferparadies. Und ich bin nicht gesurft. Und diese Halbinsel, da ist dann mal locker dann auch mal 10 Grad kühler. Mhm. Also da war es dann vielleicht so 20 Grad. Okay. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch so ein bisschen erkältet, wie man jetzt merkt. Mhm. Ja, also ich bitte das zu entschuldigen, aber ich reise für mich ja auch sonst immer. Also nichts Neues eigentlich. Was war eigentlich das Ziel deiner Reise? Ja, ich wollte Lissabon entdecken. Das war eigentlich das Hauptziel. Mhm. Also ein Kollege hat mich ja seit Jahren, der wohnte halt in Peniche, also dessen Frau ist aus Peniche, und der hat dann die Wohnung der Mutter geerbt. Und jetzt sind sie halt im Sommer immer in Peniche und da wird es ihm schnell langweilig. Und da hat er mich halt eingeladen, schon seit Jahren. Das habe ich nie wahrgenommen. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch mal irgendwann nach Lissabon. Und im September machen wir eine Exkursion mit Studenten nach Galicien und Nordportugal. Mhm. Und da wollte ich jetzt nicht so ganz dumm sein und mir nach vorher mal ein bisschen Portugal anschauen. Mhm. Ist keine schlechte Idee. Und ich will ein paar Tage auch den Kollegen besuchen. Und kam noch ein weiterer Grund dazu. In Lissabon war auch der Esperanto-Weltkongress. Ja. Und den habe ich mir auch gegeben. Okay. So hatte ich dann gleich drei Gründe. Und ja, es war klasse. Ich habe ein tolles Apartment gefunden, direkt in der Alfama. Das ist ein traditioneller Stadtteil von Lissabon. Also ganz toll. Das einzige Problem, also was für mich kein Problem war, aber für andere, dieses Haus, in dem ich wohnte, im Erdgeschoss, war noch aus der Zeit vor dem großen Erdbeben. Mhm. 1755 gab es ein großes Erdbeben in Lissabon. Und man hat wahrscheinlich wegen der Wohnungsnot dann noch irgendwie Zwischenetagen eingebaut. Mhm. Und damals waren die Leute halt nicht so groß. Ja, klar. Und die Deckenhöhe war 1,80 Meter. Oh, das ist... Ich bin 1,75 Meter, also ich passe da gerade runter. Ich hatte nur immer ein bisschen zu leiden bei den Türen. Da musste ich halt aufpassen, dass ich nicht anstoße. Aber wenn jemand 1,80 oder größer ist, der muss da ständig geduckt gehen. Das ist nicht schön. Mhm. Aber es war trotzdem ganz modern. Also tolles Bad und so, also vom Feinsten. Und da ich schon vor einem Jahr gebucht habe, war es auch super billig. Mhm. Also im Knies war ich dann im Hotel, das war auch sehr günstig. Mhm. Nun ist das auch ein Hotel im Stadtzentrum von Knies gewesen. Die Surfer gehen lieber auf die andere Seite der Halbinsel, wo das Surferparadies ist. Da sind auch die Hotelpreise höher. Und im Stadtzentrum, ich habe da 28 Euro für ein Hotelzimmer mit Dusche, WC bezahlt. Wo gibt's das in Deutschland? Ja, kriegst du nicht mehr. Und auch das Essen, also man kann manchmal in Touristenfallen geraten, aber in der Regel ist es sehr, sehr günstig. Mhm. Ich habe zum Beispiel in Pniche einmal mittags gegessen, auch Menü, für 4 Euro. Mhm. Und es gab einen riesigen Fisch vom Grill. Fisch vom Grill. Ja. Mit Pommes. Mhm. Irgend so einen einfachen Nachtisch, so ein Pudding. Und gut, der Wein kostete extra. Okay, aber trotzdem kannst du nichts machen. 4 Euro kannst du nichts sagen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, man kann günstig leben in Portugal, man kann auch viel Geld ausgeben. Obwohl auch manchmal die Touristenfalle. Ich war auch einmal in der Touristenfalle, weil ich einfach den Blick so schön fand und so. Und auch da hatte nicht das Gefühl, am Ende wirklich da arm wieder rauszugehen, wie man das manchmal in Deutschland hat. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und es sind sehr, sehr nette Menschen. Ich habe nun versucht, auch immer ein bisschen Portugiesisch zu sprechen. Das ist mir oft nicht gelungen, weil die Leute sehr, sehr gut Englisch konnten und das auch unbedingt unter Beweis stellen wollten. Ja. Und weil man ja doch merkt, dass Portugiesisch nicht meine Muttersprache ist. Ist komisch. Manchmal ist es mir gelungen. Ja. Da sind die Leute einfach drauf eingegangen. Und zum Beispiel ganz zum Schluss noch im Flughafen, wo ich das gar nicht gedacht hätte, weil da ja die Umgangssprache Englisch ist. Ja. Also ich war in der Lounge, weil ich mir für den Rückflug hatte ich mir einen Business-Class-Zuschlag ersteigert. Mhm. Die Lufthansa bietet das ja an, dass man da bieten kann auf den Business-Class. Und ich habe, obwohl ich immer nur die geringste Summe biete, dann den Zuschlag bekommen. War dann halt in der Business-Class-Lounge und wollte dann eben auch noch Portwein trinken und habe mich da beraten lassen vom Barman und habe den auf Portugiesisch angesprochen. Und dann hat er mich die ganze Zeit, obwohl er ja merkte, dass es nicht meine Muttersprache ist, die ganze Zeit auf Portugiesisch beraten. Mhm. Das fand ich sehr nett eigentlich. Ich finde es immer nett, wenn man halt versucht, die Sprache zu sprechen, dass die anderen dann noch mitspielen und nicht gleich auf Englisch umwechseln. Und der konnte mit Sicherheit Englisch. Ja, klar. Ja. Anderswo bei einer Autovermietung oder so, da wechseln die Leute auf Englisch und dann merkst du, sie hätten genauso gut verstanden, wenn die Portugiesisch geredet hätten. Ja. Ne? Also, ich muss auch sagen, ich sehe mal Lob, ich habe bei Sixt ein Auto gemietet für die letzten Tage, also in Lissabon braucht man ja keins, die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja klasse da mit diesen historischen Straßenbahnen und so. Aber um nach Nisch zu kommen, habe ich mir ein Auto gemietet. Nun muss man sagen, ist Sixt vielleicht nicht der günstigste Anbieter. Nee, ist das bestimmt nicht, aber. Bestimmt nicht. Aber das ging alles so reibungslos und glatt und super. Also ein ganz großes Lob. Also das ist wirklich klasse gewesen. Da war kein, das war wirklich so gut organisiert. Ich musste praktisch nicht warten. Bekam ein Auto, das wurde mir dahingestellt. Ich habe dann noch als Zusatzoption die automatische, gut, das finde ich doof, dass man das extra bezahlen muss, dass man halt auf die Autobahn fährt und nicht anhalten muss. Ach so, diese automatische Mautgeschichte. Ja. Gemacht. Dafür wollen sie dann noch 1,80 Euro pro Tag haben. Naja, gut. Ist halt so. Aber es ist halt schon eine Ersparnis an Aufwand. Und hat sich dann auch ausgezahlt, auf der Rückfahrt war nämlich eine riesige Schlange bei der Einfahrt in Lissabon und ich konnte einfach mit 60 an der Schlange vorbeiziehen, ohne zu halten. Das ist schon gut, sollte man machen. Und dann habe ich, was wirklich immer ein Rip-off ist, aber das wusste ich vorher, aber ich habe einfach gedacht, wenn ich zurückkomme und ich muss zum Flughafen und dann noch eine Tankstelle suchen in Lissabon im Berufsverkehr. Ich habe dann die Empty-Option genommen. Ja, klar. Und natürlich gelingt dir das nicht, das wirklich herzufahren. Nee. Sondern, obwohl ich das so gut geplant hatte, und dachte, es geht auf einen Strich, waren dann hinterher noch zwei Striche drin. Mhm. Also ich hätte 10 Euro sicherlich auch noch gespart, aber die 10 Euro nimmt man ja hin, weil es einfach so bequem ist, du lieferst das Auto ab und das kannst du sofort vergessen. Auch dann haben sie halt alles durchgeguckt, aber ganz schnell, zack, zack, zack, ausgestrichen, alles in Ordnung. Mhm. Und ich hatte so ein Mitsubishi, also ein Kleinwagen, aber der ist technisch hochgerüstet mit Cruise Control und allem möglichen Computer, Schnickschnack. Und wie gesagt, also das war das Rückgeben, das hat 5 Minuten gedauert, ohne Stress. Und das finde ich auch schon gut. Also ich lobe hier mal Sixt, trotz des hohen Preises, aber kriegst halt Value for Money. Ja, das ist super. Ja. So. Also, machen wir weiter in der Money-Q. Ich habe jetzt mal meinen Rest mal auf die Seite geschüttet. Ich hoffe ja, dass jetzt auch die Fruchtfliegen da mal drin verirren. Ja, okay. Weil jetzt sind echt ein bisschen nervig geworden. Ja. So, jetzt müssen wir weißen Port trinken. Moment, weißer Port. Oder, ja doch, erstmal den weißen Port, dann den Rotwein. Oder erst den Rotwein, weil sonst der, ja, wir müssen den Rotwein probieren, kann man ja wieder zuschrauben. Mhm. Ich will den unbedingt probieren, weil ich die Flasche gekauft habe, wegen dem, was drauf ist. Ich wollte also einen Rotwein nehmen. Mhm. Und weil wir ja schon so viel aus Nordportugal haben, also Douro-Weine, also der Portwein kommt ja vom Douro, habe ich gedacht, ich kaufe jetzt mal was Untypisches, damit wir auch ganz Portugal mitbekommen. Und ich war ja nun in Lissabon, vor allen Dingen, habe ich einen Rotwein aus Lissabon gekauft. Das ist nämlich auch ein Weinbaugebiet, Lissabon. Das glaubt man gar nicht. Aber Lissabon, wenn man da ist, merkt man es. Man muss immer rauf und runter. Sehr ermüdend, den Besuch von Lissabon, weil man immer rauf und runter muss. Gibt dann so Schrägaufzüge. Ja. Und normale Aufzüge, mit denen man auch hochfahren kann, oft kostenlos. Das ist sehr praktisch. Aber es geht halt immer rauf und runter. Und in diesen Bergen wird dann außerhalb der Innenstadt dann auch Wein angebaut. Mhm. Und hier habe ich so einen, der heißt dann noch Portisch de Lisboa. Portisch sind die Tore. Und sie haben tatsächlich ein Tor abgebildet, was aber kein Tor ist, sondern ein Triumphbogen. Triumphbogen, ja. Das ist der große Triumphbogen am unten Terreiro do Paço, das heißt jetzt aber Praça do Comércio, der große Platz unten. Da ist dieser Triumphbogen. Ich war auch oben auf dem Triumphbogen. Man kann mit dem Fahrstuhl da hochfahren für 3 Euro. Macht keiner, aber hat einen schönen Blick. Ich war der Einzige. Ja, und das ist eben ein Triumphbogen und kein Tor von Lissabon. Aber trotzdem schön. Und das ist jetzt natürlich ein starker Rotwein, 13%. Mhm. Also wenig trinken, wenn du noch Auto fahren musst. Also Wein aus der Region von Lissabon. Genau, ich habe schon mal gelesen, dass es irgendwie, also vor den Toren Lissabons soll quasi dieser Triumphbogen darstellen. Und ist von dem Produzent Casa Santos Lima. Ja? Mhm. Und ganz witzig, ich kannte das Logo. Stopp. Kannst du das Logo? Ja, ich weiß jetzt auch warum. Mhm. Als ich dann deinem Link gefolgt bin, kam ich dann natürlich auf die Webseite von Mittelmeer. Mhm. Und da gibt es diesen 3-Liter- Genau. Das ist super. Also wir spielen uns die Bälle hier zu, das ist wirklich nicht zu glauben. Ich wollte nämlich dich noch fragen, jetzt hast du es schon beantwortet, wie trinken die Portugiesen Wein? Genau, aus großen Gebinden, ja. Gebinden, genau. Ja, ich kenne das. Das ist da ganz normal und zwar wirklich Edelwein, also jetzt nicht billiger Wein, sondern Edelwein gibt es aus dem Gebinde, überall, im Supermarkt und selbst, ich war in so einem, auch in verschiedenen Edelläden, gibt so einen nationalen Weinladen da im Zentrum von Lissabon. Es gibt einen nochmal in Alfama, wo ich gewohnt habe, also in dem etwas volkstümlicheren Viertel, gibt es auch einen großen Keller, wo sie Getränke aus dem ganzen Land, also jetzt ist ein Getränkemarkt, aber im Getränkemarkt gibt es bei uns nur Limo und da haben sie halt Weine und so. Mhm. Und auch da, obwohl das irgendwie Casa de Garrafas heißt, also Flaschenhaus, gibt es vor allen Dingen Wein im Gebinde. Mhm. Ja, die typische portugiesische Speisekarte besteht ja aus erst 3 Seiten Wein, dann 3 Seiten Fisch und zwischendrin kommt irgendwann so ein Fleischgericht. Gell? Ja, es wird, ja, es wird, naja, gut. Also, zum Wohl. Wir stoßen an. Beachte bitte die Farbe. Ja, tiefrot. Ganz typisch tiefrot. Es gibt in der Regel auch Cuvées. Müsst ihr so drauf gucken, was das ist. Bei diesen Cuvées sind eben auch oft Weine dabei, die für so dunkle Farbe sorgen, also Sierra genau, oder so. Zum Schönigen. Das liegt ja auch vielleicht auch daran, dass die Gesetzgebung in Portugal etwas anders ist. Du kannst einen höheren Anteil an Fremdwein zur Schönigung und zur Klärung oder zur Farbgebung mit reinnehmen. Mhm. In Portugal sind es, soweit ich weiß, glaube ich, knapp 20% oder über 20%, ohne dass du es deklarieren musst. Mhm. Das heißt, da man natürlich in Portugal und portugiesische Weine natürlich immer als sehr, sehr kraftvoll und dunkel geschmacklich assoziiert, ist es auch ganz wichtig, dass die Farbe auch dementsprechend das reflektiert. Mhm. Und dementsprechend wird man selten in den Ländern wie Portugal oder Spanien helle Rotweine finden, obwohl manche von der Rebsorte her gar nicht so viel Gerbstoffe bzw. Farbstoffe mitbringen, um halt auch diese Farbe zu erreichen. Ja. Das heißt, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht halt einen Fassausbau, das heißt, man nimmt halt die Farbstoffe aus dem Eichenfass mit raus. Wenn es natürlich jetzt einer hohen Qualität ist, kann das gut möglich sein. Ansonsten wird es bestimmt auch häufig da im Edelstahltank ausgebaut. Und dann nimmt man einfach kurz vor der Füllung nochmal was Kräftigeres dazu, um die Farbe da nochmal mit nachzutunen. Genau. Und wie gesagt, der wird nördlich von Lissabon ausgebaut. Das sind halt diese Hügel. Mhm. Der Weinausbau ist zurückgedrängt worden durch die Ausweitung der Stadt. Es gibt aber jetzt noch immer welche. Also die Gegend heißt Alenquer, wo noch Wein angebaut wird, nördlich von Lissabon. Und man sieht das auch, wenn man rausfährt mit dem Auto. Ich bin ja nach Nisch gefahren. Es kommt also erstmal so Vorstädte, auch so hässlich, dann noch ein bisschen Industrie und dann kommen Weinberge und dann, das ist die Bedrohung von der anderen Seite, überall Stromerzeugung durch Wind. Ja. Also Windkraftanlagen, weil es ja viel Wind gibt in Portugal. Das ist total erstaunlich. Und wenn man nach Portugal auf Lissabon zufährt, von der anderen Seite sieht man das auch. Die Windkraftwerke und darunter der Wein. Also, ja. Schauen wir mal, Prost. Geschmack? Ja, also der Geruch ist schon mal intensiv. Findest du? Ja, doch. Also intensiver als der andere. Also es ist jetzt kein Riesenwein, aber man hat Weingeruch und bei dem Vinha Verde ist nichts. Da kann man dran riechen, da riecht man nichts. Und hier riecht man jetzt ein bisschen was. Und geschmacklich? Ist gut. Also wirklich sehr, sehr viele Bitterstoffe. Man merkt so. Aber naja, richtig bitter ist er nicht. Kräftig. Ein bisschen Tannin. Mhm. Ja, ein bisschen Tannin. Ja. Ansonsten finde ich den Geschmack sehr flach. Der nimmt sehr, sehr schnell Geschmack. Der Geschmack nimmt sehr schnell ab. Aber zunächst mal ist er intensiv. Also auch so mit Muskatnoten und so. Aber er nimmt dann schnell ab. Da hast du recht. Ist kein langer Wein. Ist eher so zum guter Essensbegleiter. Ja. Hat einen guten Schluck immer, was man zum Essen trinken kann. Ja. Das stimmt. Ohne, dass er jetzt lang anhält. Ist jetzt kein Wein, den ich jetzt irgendwie so vorm Kamin oder abends mal trinken würde. Nee. Sondern es ist eher ein Essensbegleiter. Essensbegleiter, stimmt. Nun muss man auch denken, der kostet hier in Deutschland, man muss immer rechnen, in Portugal kostet er die Hälfte. Ja. Kostet hier 4,15 Euro. Ja, klar. Also diese Fruchtfliegen machen mich hier wahnsinnig so langsam. Ja, ja, aber wir werden sie gleich da am Glas haben. Ansonsten geschmacklich Tabak, Vanille, Pfeffer. Pfeffernoten, genau. Also merkt man grüner Pfeffer, merkt man. Wie gesagt, der Weingeschmack hält nur kurz an, ist aber sehr intensiv in der Pfeffer. Das stimmt, ja. Ist wirklich, am Anfang ist es wirklich sehr, sehr vollmundig und dann nimmt er relativ schnell ab, bis hin, dass es quasi so verwässert, wässrig wird im Gaumen. Das merkt man dann relativ doll. Ja. Geruch sehr wenig. Also wenig, ja, das stimmt. So, dann fangen wir mal ab. Jetzt haben wir schon in unserem Cuvée-Glas den ersten Rosé. Ja, na, mehr als Rosé. Der war so dunkel, dass man. Das stimmt, genau. Der kommt zum Schluss. Jetzt der weiße Port. Hoffentlich noch nicht zu warm. Nein. Also, weißer Port ist ja das Sommergetränk 2018 zusammen mit Tonic-Wasser und Zitrone. Ja. als Porto Tonic. Porto Tonic. Porto genau. Tonic. Und Moment, jetzt muss ich das hier ein bisschen ausspülen. Mhm. Und hier aus dem Hause Quevedo. Mhm. Jetzt der erste Portwein. Da gibt es ein sehr schönes Video. Hast du es angeschaut vorher? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Der Chef des Hauses erzählt, wie man Portwein herstellt. Aber du weißt das sicher schon. Also wie wird Portwein hergestellt? Nee, weiß ich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich von dir erfahren und lernen. Bin im Portwein-Segment nicht so firm. Also er kommt vom Douro, also auch aus dem Norden Portugals. Mhm. Ganz aus dem Norden. Und der Wein wird normal geerntet, gekeltet, was man macht. Und wenn er rot werden soll, natürlich auch auf den Schalen liegen gelassen. Und dann beginnt der Fermentierungsprozess, der Alkohol entsteht. Richtig. Und wenn eine gewisse Menge Alkohol entstanden ist, so nach 2 bis 3 Tagen in der Regel, schon, ist unterschiedlich, da gibt es halt auch die spezifischen Rezepturen, dann wird der Prozess unterbrochen. Und wie wird er unterbrochen? Das ist das ganz Spezifische beim Portwein. Immer noch so. Ich würde sagen, nicht mit Hefe. Auf gar keinen Fall. Hefe ist ja drin, doch. Die muss ja gestoppt werden. Mit was wird es denn gestoppt an die Hefe? Wird es dann schon umgefüllt oder liegt es nach wie vor auf der Maische? Mit der Zugabe der Hefe? Es wird dann umgefüllt, wenn ich es richtig sehe, wird umgefüllt, aber würde ja trotzdem noch weiter fermentieren, weil die Hefe drin ist. So, wie kriegst du es gestoppt? Also es gibt insgesamt wohl 2 Methoden, das zu stoppen. Also Temperatur. Also man kann sich das in dem Video anschauen, das ist sehr schön, das Video. Temperatur wäre. Genau, das ist die eine. Ja, und die zweite. Hat aber einen großen Nachteil, weil die Temperatur sich auf den Geschmack. Also beide Methoden wirken sich auf den Geschmack aus. Mhm. Aber Temperatur. Im Grunde macht man damit alles tot. Okay. Und mit der anderen Methode zwingt man nur die Hefe in die Knie. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Das heißt, entweder muss man die Hefe neutralisieren oder ihnen den Nährstoff entziehen. Also muss irgendein biologischer Prozess sein. Hey, man gibt was dazu. Man gibt was dazu. Was gibt man dazu? Man muss ja denken, die Fermentierung wird abgebrochen. Ja. Bei der Fermentierung jetzt entsteht Alkohol. Ja. Der Alkohol soll nicht entstehen. Ja. Dennoch hat der Portwein 19,5% Alkohol. Mhm. Also wo kommt der Alkohol her? Das müsste dich auf die Lösung führen. Es kommt die jetzt Hörer kein. Wissen es schon wahrscheinlich. Es gibt, wird kein Alkohol irgendwie rein Alkohol hinzugefügt. Es wird Alkohol hinzugefügt. Ja. Genau. Das war Branntwein. Ja. Genau. Ah, ja, klar. Branntwein hinzugefügt. Natürlich. Weil ganz hochprozentiger. Ja. Der stoppt sofort den Fermentierungsprozess. Mhm. Das heißt, der Zucker und auch der Geschmack bleibt erhalten und dadurch wird es halt so alkoholisch. Mhm. Verstehe. Und deshalb hat man Mischungsverhältnis also meistens so 19-20% Alkohol drin. Mhm. Ja, jetzt probieren wir zunächst mal den weißen Port. Und dieser hier ist sehr untypisch. Danke. Der ist sehr dunkel. Ja, für den Weißen sehr dunkel. Für den Weißen sehr dunkel. Eigentlich Kategorie eher Orange. Orange, ja. Mhm. Mhm. Also das ist sehr, sehr aufwendig. Mhm. Denn es gibt natürlich dann später noch Tawny und Ruby. Werden wir dann sehen, was das ist. Ja, und das ist der Weiße. Und der wird eben gerne jetzt inzwischen als Mischgetränk verwendet. Im Übrigen wird er eben kalt getrunken, der ist ja auch kalt und gerne in Portugal mit Eiswürfeln und es wird auch gerne eine Zitronenscheibe dazu gegeben. Mhm. Ja. Es gibt noch ein anderes Getränk, was ich leider hier nicht bekommen habe. Als Getränk schon, Muscatel. Also es ist nicht deutscher Muscateller, sondern der also aus Alexandria heißt die Traube, Muscatel d'Alexandria. Das ist also ein Süßwein. Und da gibt es eine Stadt, die inzwischen die zweitgrößte ist, der Ballungsraum, zweitgrößte Ballungsraum in Portugal, das ist nicht Porto. Porto war das traditionell. Aber jetzt ist es eine Halbinsel südlich von Portugal. Setúbal heißt die. Also geschrieben Setúbal. Stuba ausgesprochen. Dort kommt dieser Muscatella her und der wird eben auch entweder mit Eis getrunken oder sogar nach dem Essen als Digestiv warm mit Zitrone. Okay. Also sehr lecker. Also sehr bekömmlich für den Magen. Ja, Prost. Gar nicht so alkoholisch, finde ich. Also im Geschmack gar nicht alkoholisch. Trotz der 19%. Auch nicht sehr langanhaltend. Man merkt ein bisschen Alkohol zum Schluss, ja. Vorneweg ist es wirklich sehr frisch. Also ich würde sagen, Pfirsicharomen. Ja. Honigmelone. Ja. Sehr frisch. Mandarine, würde ich sagen. Sowas aus diesem, so ein Fruchtcocktail ist das quasi. Sehr fruchtig, genau. Und deshalb, also mit dem Tonic, weil im Tonic ja bitter, der Tonic ist ja bitter. Ja. Man darf natürlich nicht zu süßen nehmen. Also sowas wie Indian Tonic da von Schweppes ist super. Der hat wenig Zucker. Genau, ja. Wenig Zucker. Während wenn du so Billig-Tonic von Rewe oder so nimmst, ist das zu süß. Okay. Also ein herbes Tonic. Und dann eben auch ein bisschen Zitrone, ein super Erfrischungsgetränk. Wie ist das Mischungsverhältnis? Also sie sagen 2-3 Zentiliter. Ja. Da du kannst aber ruhig nochmal ein 4 nehmen, also auf das normale Longdrinkglas. Okay. Dazu Eis, Zitrone und dann auffüllen mit Tonic. Also unbedingt als Erfrischungsgetränk solltest du trinken. Also es kommt sehr gut. Aber auch pur, weil das ist jetzt ja auch was Besonderes. Ja, schmeckt sehr gut. Den will ich jetzt nicht. Das ist ja auch die kleine Flasche. Die kleine Flasche kostet übrigens 10 Euro. Also das ist schon was, was man jetzt nicht einfach zum Mischen nimmt. Denn es gibt, wir sehen ja hier die große Flasche, hat glaube ich auch 10 Euro. Ne? Ja, genau. Und in Portugal selber kostet Portweine für unter 10 Euro. Okay. Ne? Top-Portweine. Als Beispiel ein Top-Portwein, Dona Antonia von Freira. Freira ist eine Top-Portwein-Marke. Und die haben nochmal so eine Edel-Untermarke, Dona Antonia, kostet im Duty-Free die große Flasche 10 Euro. Wow. Ah, das ist so günstig. Und im Laden dann eben auch ungefähr so viel. Okay. Und die gehört zu den Top-Marken. Du kannst allerdings, wenn du wirklich viel Geld ausgeben willst, also dieser Portwein ist immer ohne Jahrgang. Es gibt aber Jahrgangsportweine. Klar. Und da kannst du für den Portwein, also Don Antonia als Jahrgangsportwein, ist die Flasche so bei 60, 64 Euro für die neuen Jahrgänge. Wenn du zurückgehst, da gibt es noch ein paar Top-Jahrgänge, da kannst du locker über 100 Euro ausgeben für die Flasche Portwein. Der hat natürlich dann auch nochmal einen anderen Geschmack. Weil das kriegst du hier nicht im Laden. Und könnte man bestellen, aber ich denke, es lohnt am Ende doch nicht. Also ich finde, der ist schon so gut. Der Unterschied ist einfach nicht ausreichend vom Geschmack, dass man jetzt so teure, aber kann man natürlich. Welche Süßegrad ist denn das jetzt für einer? Das ist jetzt ein sehr trocken, halbtrocken, süß, sehr süß. Welche Kategorie ist denn jetzt hier unterwegs? Gerade. Das steht hier nicht drauf. Aber. Also von der Einordnung kann ich jetzt nicht einordnen. Kann ich es auch nicht einordnen. Nee. Nee. Also wir werden noch sehen, der Ruby und Tawny ist meistens sehr viel süßer. Ja, ja. Also das ist eigentlich fast schon herber, weil der auch so ein bisschen Sherry-Note noch. Ne? Oh. Der hier ist auch nachgefärbt. Nachgefärbt? Oh. E220 ist hier drin. Na, müssen wir mal nachgucken, was das ist, E220. Ich glaube, es ist ein Also, dass der nachgefärbt ist? Nee. ist nachgefärbt. Ist ein Schwefeloxid? Schwefel. So, okay, zum... Das muss dazu zum haltbar, okay. Geht nicht anders. Aha, okay, was haben wir hier doch stehen drauf? It's a light straw color port with sweet flavor that is similar to honey and jelly, white fruit nuances that remembers pear or apple jam, an excellent aperitif, try it on the rocks with a slice of lemon. Steht drauf. Ja. Ist gut, ist wirklich gut. Da hatten wir eine Diskussion, da warst du, glaube ich, nicht dabei. Das war vor 2 Jahren mit einem Winzer, ich glaube, mit Kohl. Mhm. Warum man keine schwefelfreien Weine herstellen kann. Mhm. Also es hält sich einfach nicht. Hält sich nicht, ne. Jetzt schüttest du den Tor. Ja, es ist, muss fahren. Gut, ich werde jetzt dir weniger geben. Bitte, bitte. So, jetzt die Frage. Erst Ruby oder Tawny? Da streiten sich die Geister. Also es gibt wirklich, aber da das ein Tawny ist, würde ich erst mit dem Ruby anfangen. Okay. Kennst du den Unterschied? Das eine ist, glaube ich, orange, das andere ist rot. Nee. Ist beides rot. Aber es gibt auch eine Farbskala beim... Ja, es ist aber, hat aber nichts mit der Farbskala zu tun, sondern mit der Herstellungsweise. Ja, gelagert irgendwie 3 Jahre und noch irgendwas, ne? Ja, schon wärmer. Ja, irgendwas mit Lagerung. Nee, Lagerung kann auch noch unterschiedlich sein. Ruby Port wird in der Flasche, reift in der Flasche. Okay. Und Tawny Port reift im Fass. Ah, okay, gut. Mhm. Also die kommen alle erstmal ins Fass, aber der Tawny bleibt dann lange im Fass. Und der Ruby wird schnell abgefüllt und reift in der Flasche. Und Ruby heißt rot und Tawny heißt rot. Wieso ist das eigentlich alles Englisch? Kolonie? Aber fast. Das hat was mit Napoleon zu tun. Okay. Oh, jetzt habe ich dir wieder was weggegeben. Jetzt wird es aber nicht weggeschützt, sondern mir gegeben. Denn also der letzte, der Tawny, ist unbezahlbar. Und der ist aber auch schon teuer. Der kostet nämlich, Moment, guck gerade nach. Also nicht wegschütten, bitte nicht wegschütten. Das ist meine protestantische Lebenswelt bricht zusammen. Ah nee, doch nicht. Der geht noch. Kannst du wegschütten. Okay. 10,80 Euro. Naja, bitte. So. Also Farbe, es sieht aus wie Rotwein, ja, absolut rot, dunkel. Ganz rot. Ja, Ruby heißt ja rot. Also hat mit Napoleon zu tun. Und zwar gab es dann keinen Wein mehr aus Frankreich. Und die Briten wollten halt Wein haben. Und Portugal hat sich zunächst auf Napoleon nicht eingelassen und hat mit Großbritannien kooperiert. Und dann gab es halt viele Handelsbeziehungen. Und dann wurde halt ordentlich nach Großbritannien exportiert und haben auch viele Briten, das hat sich bis heute gehalten. Es haben viele Briten einfach dann da auch Land gekauft und dann eben auch Wein angebaut. Mhm. Es hat viele Namen und Portwein, das ist, glaube ich, nee, der hat ein Alvarez, das ist dann portugiesisch. Es gibt halt viele, die dann eben britischen Namen haben, weil die Briten dann da direkt tätig geworden sind. Im Geschmack ist es so, dass der erste Schluck ist brutal süß und dann wird er relativ schnell trocken. Dann wird er trocken. Man merkt auch so. Der hält auch an. Man merkt auch, dass er auf der Zunge relativ schnell austrocknet durch den hohen, also da merkt man auch den hohen Alkoholgehalt. Mhm. Wie hoch ist der? Auch 19,5? Nein, 19,5, die sind alle 19,5, glaube ich. Merkt man eher. Merkt man eher, das stimmt. Und der Geschmack ist definitiv länger. Also wirklich angenehm lang. Ja. Also wirklich ein toller Geschmack. Also schön. Wirklich sehr, sehr, eine richtige Geschmacksexplosion, finde ich. Also gerade, dass das auch so hintereinander in verschiedenen Stufen kommt. Ich werde noch zum Ruby-Fan, muss man den Tawny probieren. Also ich hatte in Portugal selber verschiedene probiert, den Eindruck, dass mir Tawny besser schmeckt. Okay. Weil man die Fassnoten noch mehr. Das werden wir gleich sehen. Aber, ich muss jetzt sagen, der beeindruckt mich sehr. Gut, die kleine Flasche für 10 Euro. Ist okay. Ist okay, ist aber auch schon, meine, wenn du denkst, da die große Flasche. Ja, Alvarez kostet nur. Ja, es gab auch günstigere, auch bei, deshalb, also Mitte mehr kann ich empfehlen. Es gibt auch günstige Sachen. Nur ich fand es halt so toll, dass ich hier von einer Firma die 3 Arten bekommen kann. Und in der kleinen Flasche, weil ich ja wusste, dass wir eh nicht eine Flasche austrinken. Habe ich mir gedacht, das ist doch eine gute Sache. ich nehme 3 kleine Flaschen und es ist auch nicht so viel zum Tragen. Ich musste ja alles noch nach Hause tragen und dann hierher. Und ja, dann habe ich halt gedacht, gut, jetzt nehme ich die. Und es ist halt auch sehr schön in Portugal. Weißt du, wenn du in Italien unterwegs bist und willst mal irgendwo einkehren, weil du mal auf die Toilette musst und so, dann gehst du halt in so eine Bar in Italien und dann trinkst du halt einen Kaffee. Weil was anderes, was willst du trinken? Ja, also gut, kannst du ja sagen, ich will Campari. Ja, Limoncello haben sie vielleicht nicht. Mhm. Je nach Gegend haben sie kein Limoncello. Mhm. Ja, Campari oder Martini, ja. Ja. Aber will man das? Und da kannst du in eine Bar einkehren und sagen, ja, ich hätte gern Port. Port Tonic? Sieht nicht ganz aus wie ein Alkoholiker? Ja, das ist jetzt mehr so ein Innengetränk. Okay. Ja, da musst du halt schon, aber ein Port pur kriegst du halt und dann will der halt 1,20 Euro. Okay. Also für den Preis eines Kaffees. Mhm. Und dann ist es auch noch was ganz Besonderes, wenn du Port bestellst in Portugal oder sagen wir, wenn du Alkohol bestellst in Portugal, überall kriegst du den Alkohol in so einem Mini-Cognac-Glas. Ich wollte gerade sagen, Schnapsgläser sind so Mini-Cognac-Gläser. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch was ganz Besonderes, dass du in Portugal, die haben keinen, es gibt, ich wollte mich die Frage stellen, gibt es ein Portglas? Nein, gibt es nicht. Es ist ein klassisches Cognac- oder Sherry-Glas, was du da quasi benutzt. Aber sie haben halt diese Mini-Gläser. Genau. Ja. Und da ist aber, wenn das halb voll ist, ist es halt 1 Zentiliter. Mhm. Oder unten so, ist ein Strich drauf. Da ist immer ein Strich drauf. Und wenn du Port bestellst, regelmäßig, systematisch, dann füllen die das Glas so voll, dass es überläuft. Also bis es wirklich nichts mehr reingeht. Also es läuft über. Und dann bringen sie dir das auf ein Tablett, wo es natürlich überschwappt. Ja. Und dann kriegst du dieses übervolle Glas. Immer wenn du Port bestellst, kriegst du das übervolle Glas, weil es irgendwie als schick gilt, zu viel einzuschütten. Ja, ja. Nur bei Port, wenn du was anderes bestellst, ein Cognac oder auch, gibt der auch das heißt dann Aguardente, also portugiesischen Brandwein. Ja. Und das gibt es dann immer nur bis zum Strich. Okay. Oder ein bisschen drüber natürlich. Mhm. Aber wenn du einen Portwein bestellst, ist es immer voll. Mhm. Ja, und kostet dann 1,50. Mhm. Also ich habe tatsächlich einmal sogar, das war der in Pnij, aber gut, da habe ich mit einem Kollegen dann den Portwein getrunken und dann wollen sie für unsere beiden Portweine 2 Euro haben. Mhm. Also ein Portwein, 1 Euro. Mhm. Also es kostet nichts und ist immer super, weil die natürlich dann das lokale Spezialprodukt abfüllen, klar, was natürlich dann nochmal besonders lecker ist. Ja. Also ist schon klasse. Also ja, und sogar im Zug. Zug kostet, glaube ich, 2 Euro. Dann kriegst du eine kleine Flasche auch. Mhm. Also das ist dann gleich auch richtig viel. So, jetzt Tawny. Ja, ich muss nochmal hier richtig. Ja, du müsstest nochmal geschmacksneutralisieren. Ich hab's gerade mal, ja. Wir haben hier noch ein paar, weil mich vorne mal einkaufen. Ja, wir mussten, weil wir im Phonodrom keinen Korkenzieher hatten. Wie peinlich. Also wir hatten, vor dem Umzug hatten wir noch einen. Ja, wo ist der denn hin? Wo ist der hin? Das ist der Punkt. Wo ist der hin? Ja, ich glaube, der wird mal die Kisten ausräumen und so, wird man das alles mal finden, das ist nicht das Problem. Aber er hat sich jetzt auf die Schnelle nicht aufgefunden. So, du kriegst jetzt nur ganz wenig? Mhm. Ist das der Reserve? Nee, ist nicht der Reserve. Dann ist der auch im 10-Euro-Bereich. Danke. Ist nicht ganz so dunkel? Mhm. Das ist aber typisch. Also der Tawny ist meistens nicht so dunkel. Deshalb hatte ich auch die gleiche Idee wie du. Mhm. Das ist halt, irgendwie nicht, das ist irgendwie mit den Farben zusammen. Mhm. Aber die Lektüre der Wikipedia, beziehungsweise Vivino, hat mich dann dazu geführt, das ist 3,5 bei Vivino, von Quevedo. Und auch die Webseite, also wie gesagt, die haben eine super schöne Webseite von Quevedo, habe ich verlinkt mit dem Video. Das Video sollten sich alle anschauen, weil das wirklich, also er führt das richtig vor, wie man den Wein herstellt. Sehr schön. Mhm. Also ich habe selten so was Schönes gesehen. Also muss mal gucken, vielleicht besuchen wir den. Ich bin ja im September wieder in Portugal mit Studierenden. Da muss ich mal gucken, wo ist denn dieser Quevedo überhaupt? Und ich habe schon gesagt, wir machen auf jeden Fall einen Besuch einer Portwein, wie nennt man das, eines Weinguts, die Portwein herstellt. dir den Link mal, also die Adresse mal rausgesucht hier im Chat. Guck mal. Mhm. Und das wäre moderner. Tja, das nützt jetzt nichts. Da ist jetzt einfach nur eine Adresse. Doch, ich habe mit auch. Dieser Postleitzahl. Ich habe nicht herausgefunden, wie die Postleitzahlen in Portugal funktionieren. Wenn das also einer der Hörer. Ach, das ist der Ort. Ah. Genau, das ist der Ort, wo es das ist. Also es ist quasi, was sind das, 50, 100, 150 Kilometer östlich von Porto, quasi auf der Linie liegt dieser Ort. Ja, das ist weit weg, aber ich werde es mal meinem Kollegen schicken. Die Kurzinfo sagt, São João, João, João, João, João, João, João, okay. So wie der steht und die Tilde ist wrong. Okay. Wow. Es ist eine kleine Stadt und ein Kreis in Portugal mit 2189 Einwohnern. Es gehört zu den Weinbaugebieten Alto Douro, der seit 1756 erste herkunftsgeschützte Weinbauregion der Welt. Mhm. Diese gehört zu 2001, seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe. So, ja. Das ist zumindest die Kurzinfo hier. Mhm. Okay, das heißt, jetzt habe ich den mal in Glas. Ich rieche erstmal dran. Also er schmeckt schon anders. Also er schmeckt, und das ist es wahrscheinlich, er schmeckt weniger süß. Mhm. Aber sag du. Oh. Oh ja, sehr gut. Ja, er ist im ersten Geschmack ist er weniger süß. Man merkt eine gewisse Fruchtigkeit, eine starke Fruchtigkeit, würde ich sogar sagen. Aber keine starke Süße. Und man merkt so ein bisschen. Man merkt so ein bisschen das Holz. Auch im Nachgeschmack merkt man, der Mund wird schön trocken und so ein bisschen Fassnote kommt durch. Mhm, das Fassding kommt durch. Ja. Deshalb bin ich. Sehr dezent, aber es kommt durch. Man merkt, dass es irgendwie. Man merkt, im Geschmack ist er etwas rauer. Man merkt auch diesen Holzanteil, der so ein bisschen rau ist. Mhm. Ja. Ist meiner Meinung nach aber nicht so langanhaltend im Geschmack. Ja, ist nicht so langanhaltend, das stimmt. Wie der andere, ja. Der Ruby. Aber im Geschmack ja, man merkt es doch etwas rauchiger ist, glaube ich, falsch. Karamell, es ist eher so ein bisschen verbranntes Karamell. Stimmt, verbranntes Karamell, ja. Habe ich auch gedacht. Ja. Mhm. Ich hatte nicht an verbrannt, ich hatte so ein bisschen an wie heißt das, was man am Weihnachtsmarkt immer isst, diese gebrannten Mandeln. Ja. Mhm. Ja, das ist es irgendwie. Mhm. Ja, stimmt. Oh. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Also kann man lassen, kann man gut trinken. Kann man gut trinken, finde ich auch. Ja. Ja. So, und jetzt zum Vergleich als Abschluss der Supermarkt. Der Supermarkt und dann, also und dann nee, das Pfälzer Spitzenbrot. Das Pfälzer Fischenbrot, ja, dann sind wir fertig mit Portugal. Ach so, okay, mit Portugal. Das Pfälzer Spitzenprodukt ist ja sozusagen außer Konkurrenz. Ja, da freue ich mich besonders drauf, das Pfälzer Spitzenbrot. Ich habe es ja nicht gekostet. Ich habe es ja schon gekostet. Das ist wirklich, also ich meine, ich ist jetzt blöd, wenn wir sagen, gerade jetzt unsere portugiesischen Hörer werden ausflippen, ja. Sie sagen, schickt denen nochmal das Original. Mhm. Nein, also das ist schon toll. Also, und ich finde es auch gut, wenn die Leute das mal nachahmen. Und es ist ja niemand betroffen, weil es ja nicht Port heißt. Mhm. Also von daher kann man ja mal gucken. So. Praktisch der Übergang zum nächsten Podcast. Mhm. Genau. Ja gut, natürlich, die deutschen Winzer haben alle Voraussetzungen, um da natürlich einen Port zu machen. Mhm. Ja. Ja. Besonders nach dem Klimawandel. Nach dem Klimawandel, also man merkt es dieses Jahr, es wird ja ein Spitzenjahr. Es wird ein Spitzenjahr. Übrigens ist das auch in doppelter Weise interessant, denn es ist ein gerades Jahr. Ja. Und das gerade Jahr darf eigentlich nach der Regel, seit dem neuen Millennium ist es so, dass immer die ungeraden Jahre besser sind. Mhm. Und jetzt ist wirklich der Ausreißer. Also 2018, man kann es ja schon sagen, weil schon so viel geerntet ist, das wird ein Ausnahmejahr. Und erinnere dich an unsere ersten Podcast-Folgen im Frühjahr, wo wir noch alle gebangt haben, als dieser Frost kam. Ja, ja. Und so viel Ja, das war letztes Jahr mit dem Frost. Nee, es war Anfang diesen Jahres mit dem Frost. Nee, der große doch. Frost, das war im April 2017. Ach, doch, letztes doch. Jahr? Das war letztes Jahr. Ist schon so lange her? Darüber haben wir nämlich bei Kohl, bei meinem Hauswinzer gesprochen. Mhm. Und der hat nochmal gesagt, 2017 war dann doch noch ein super Jahr, weil sie in Grünstadt wenig gelitten haben. Und das stimmt, ja, war ja sehr punktuell das Problem. So, darfst du ich auch mal einen Schluck haben? Ach so, hast du gerade. Du hast mich ich hab dich vergessen. Ja. Ja. Schon los, danke, so, danke. So beeindruckt, ja, den kannst du auch wegschütten, das ist ja jetzt. Farbe ist zwar rot, also wir können aber ja sagen, hellrot. Was es ist, es steht noch nicht in den Shownotes, müssen wir noch eintragen. Porto Alvarez, wobei die Schreibung Alvarez natürlich die spanische Schreibung ist. Es darf portugiesisch bei Alvarez mit S am Ende sein, aber gut, wird auch Alvarez ausgesprochen. Und wo kommt der überhaupt her? Also aus Portugal, ist schon klar. Vila Nova de Gaia, muss ich danach nachschlagen. Ist ein bisschen, ein bisschen schwächer, 19%, die anderen waren 19,5%. Mhm. Enthält Sulfide, klar. Ja, ich bin gespannt. Ich auch, also Farbe ist ein bisschen heller. Und ist tawny auch, also auch aus dem Fass. Mhm. Ist heller, aber nicht so hell wie der tawny von Quevedo. Riechen tut er schon mal gut. Mhm. Überraschend gut. Ja. Kann man trinken. Überraschend. Sehr gut. Der Anfang ist nicht ganz so süß. Also ich würde eher sagen, das ist vielleicht von der Sorte her auch nicht ganz so ein süßer, sondern eher so ein trockener rein. Am Anfang ist er relativ wässrig, finde ich, im ersten Schluck. Hat einen hohen Süßanteil, aber dann entwickelt er sich so. Ja, es kommt Mund. Dann in der Mitte schon kommen die Fassnoten durch. Und der Alkohol. Man merkt mit 19, der Alkohol und die Fassnoten. Genau. Durch. Man merkt mit diesen 19%, also der Eindruck im Vergleich, wird man denken, er ist stärker vom Alkohol her, weil er wirklich so intensiv im Mund dann auch kommt. Aber dann kommen die Fassnoten. Man merkt auch so zum Schluss, im Nachgeschmack merkt man dieses holzige Raue auf der Zunge und auch an den Lippen. Man merkt dann schon, dass Herkunft Fass. Und auch so auf den Zehen merkt man es auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen rau ist. Und gut, also ich finde ihn. Ja. Ehrlich gesagt finde ich ihn sehr gut. Der ist sehr gut. Wirklich klasse. Hätte ich nicht gedacht. Also für den Preis? Für den Preis kann man den nehmen. Ah, ich sehe übrigens gerade der von mir so angepriesene Donna Antonia. Aber es ist halt so, Mitte mehr kostet immer das Doppelte. Ja. Also wie gesagt, 10 Euro bei 10,40 Euro, glaube ich, beim Duty Free. Ja. Und hier kostet 18,10 Euro. Aber kann man nichts sagen. Wir sind in Berlin. Da muss ja alles, bevor ich das schleppe. Ich wollte gerade sagen. Kann man. Also ich denke, Mitte mehr ist schon eine gute Adresse. Das Einzige, was sie nicht haben, ist dieser Muscatel. Da muss ich mal gucken, wo ich den bekomme. Der ist auch, noch im Internet nicht gefunden. Also ich schon gefunden, nur nicht für günstig nach Deutschland. Aber ich finde den lecker. Also ich kann mir auch gut vorstellen. Der ist sehr gut. Gerade mit dem mit der zurückhaltenden Süße und doch dem vollen Mittelstück, glaube ich, ist der als Port Tonic, glaube ich, ideal. Ja, aber Port Tonic machen wir mit weißem Port. Ach so, machst du nicht mit roten? Nicht mit roten, nur mit weißem. Aber es wird eigentlich gut aussehen. Könnte gut aussehen, müsste man mal ausprobieren. Aber eigentlich nur mit weißem. Aber den kann man trotzdem gut trinken. Und ich meine, roter Port wird ja eigentlich eher so für zwischendurch oder als Digestiv. Mit Eis kann man natürlich auch als Aperitif trinken. Aber da trinkt man doch eher also als Aperitif, weiß ich nicht. Naja, muss man sehen. Aber ich finde den sehr, sehr lecker. Ja. Der ist wirklich gut. Wo liegt denn dieses Vila Nova de Gaia? Könnte man auch mal hinfahren, wenn wir schon mal da sind im September. Muss ja auch im Norden liegen. Die kommen ja alle aus dem Norden. Könnten eigentlich nach meiner Fahrt im September schon wieder einen Podcast über Portugal machen. Aber wir wollen ja was anderes machen. Ja, es ist in der Nähe von Porto. Okay. Auch an der Küste. Mhm. Ja. Ja, also Portugal hat schon viel zu bieten. Ja. dann überraschend gut. Also, ja, okay. Überraschend gut. Also für dafür, dass wir den im Supermarkt soeben mitgenommen haben bei Rewe, nicht gedacht. Und wirklich auch für 10 Euro. Ja. Meine Güte, da haben wir aber Spaß. Ich wollte sagen, ja. Ich probiere das heute Abend. Ich mache heute Abend den mit Tonic und statt einer Zitronenscheibe mache ich eine Orangenscheibe rein. Ja, können wir machen. Ja. Gute Idee. Also das neue Getränk für 2019 kann ich schon kreieren. Nachdem wir ja schon Matiz hatten als... Ja, das war ja letztes Jahr. Als letztes Jahr sind wir dieses Jahr quasi wieder ganz vorne mit dabei. So, jetzt kommt die kleine Flasche von des Trops. Wir verlassen Portugal und machen jetzt die Piratenprodukte. Genau. Produktpiraterie. Und zwar das Luxusweingut von Winning, was genau. Wir sonst empfehlen könnten. Aber teuer. Das ist auch ein Luxusweingut. Hat, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, als wir da waren, stellt auch Portwein, also nachgemachten Portwein her, der Trop heißt. Und das haben sie uns erst gesagt, als alle schon weg waren. Mhm. Und wir noch da standen und warteten, sozusagen, dass du zurückkehrst. Hat der Verkäufer, der wirklich sehr gut war, bisschen Namen vergessen, toller Verkäufer, hat dann gesagt, naja, wenn Sie jetzt hier warten müssen, ich habe hier noch was Besonderes. Und dann hat er so eine kleine Flasche aufgemacht, musste auch extra aufmachen. Trop heißt der. Ja. Mit Naturkorken. Naturkorken. Schöner Korken auch. Mhm. Bedruckt. Na, jetzt bin ich gespannt, erstmal einen winzigen Schluck, um das auszuspülen. Ja. Oh Gott, ist das eine Farbe schon. Ja, die Farbe ist. Also die Farbe ist ja schon der Hammer. Oh, meine Güte. Ja? Kostet allerdings 20 Euro die kleine Flasche. Also es ist doppelt so teuer wie das, was wir bisher hatten. Premium-Produkt. Premium-Produkt, kostet nur wenig, weil du ja ein Auto fahren musst. Mhm. Stopp. Und zwar auch nach Port hergestellt, deshalb auch 19%. Mhm. Also genauso hergestellt wie Port, nur auf der Basis von Pfälzer Wein. Also man muss erstmal sagen, der erste, die Nase, es ist erstmal ein Riechport. Das ist ein Riechport, ja. Er riecht sehr stark nach... Riecht sehr stark nach... Dornfelder. Dornfelder, ich glaube, es ist auch Dornfelder. Wir wissen es nicht, das also, steht ja nicht drauf. Es riecht sehr, sehr stark. Also sie haben halt einen Wein genommen, den sie gerade hatten. Ja. Und haben ihn halt nach Portrezept hergestellt und ihn Trop genannt. Mhm. Und verkaufen ihn in der kleinen Flasche, also 375 Milliliter. ja, Likör als Likörwein, das ist die offizielle deutsche Bezeichnung. 2014 ist sogar Jahrgangslikörwein, also das könnte man sich in Portugal auch kaum leisten. Also von daher ist der Preis gar nicht so hoch, weil Portwein ist kein, also für mich erschwinglichen Jahrgangsportwein gab. Die kosteten dann meistens um die 60 Euro. Okay. Also von daher ist das schon nicht schlecht. Also auch sehr dunkel. Auch von der Farbe her sehr schön. Mhm. Also richtig schön, die Farbe. So, ja. Wow. Klasse. Der hat noch richtig Rotweingeschmack. Wow. Ah, sehr klasse. Also vom Beschreibung erst, du nimmst einen Schluck. Du merkst instantan, wie sich dein ganzer Mundraum mit diesem Geschmack, diesem Wein, diesem Portwein füllt. Also du hast das Gefühl, wenn du einen Schluck genommen hast, dass du den quasi im Mund gespült hättest. Mhm. Also der ganze Mund ist auf einmal komplett mit diesem Geschmack voll. Mhm. Man merkt die leichte Note des Dornfelders. Ich glaube, also bin mir ziemlich sicher, dass es Dornfelder heißt. Ja, das Dornfelder, würde ich auch sagen. Und dann merkt man auch, dass der Nachgeschmack oder der Abgang nicht so abrupt endet, sondern weintypisch lang anhält. Mhm. Also man merkt, er kommt richtig lang noch im Hals. Das heißt, er ist wirklich sehr, sehr präsent die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon klasse. Ja. Oh ja. Man das merkt aber auch. Das ist wirklich ein ganz, ganz außergewöhnlicher. Also man merkt, glaube ich, er muss auch im Holzfass gewesen sein. Ja. Weil man merkt auch so eine gewisse Holznote drin, dass der so ein bisschen rauchig, rau ist. Ja. Aber dennoch rund. Aber dennoch rund. Mhm. Ja. Das muss man einfach sagen. Mhm. Ja. Kann man sagen. So ein ganz toller Wein. Also der ist wirklich gut. Ja. Also rundum. Also schon von der Farbe angefangen. Ich würde auch sagen, steht nicht drauf, aber es ist Tawny. Ja. Der war im Fass. Ja. Man merkt die Fassnoten. Mhm. Ja. Klasse. Also steht seinen portugiesischen Kollegen nichts nach. Nee, nichts also ich nach. Würde sagen, nee, qualitativ nee. Ist das wirklich ein Spitzenprodukt. Spitzenprodukt, ja, muss man sagen. Also man, ja, also ich war sehr überrascht, dass der im ersten Schluck so den ganzen Mundraum so füllt, ja. So explodiert. Ja. Das ist wirklich so eine Geschmacksexplosion. Wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Also muss man von wenigen loben. Gutes Experiment. Wirklich. Ich finde ja, die haben gute Weine, ja. Nur sie nehmen auch die entsprechenden Preise. Sie wissen, dass sie gut sind. Um ihren Wert, mhm. Genau. Also von daher, wenn man günstig einkaufen will, ist man mal vom Winning falsch. Wenn man gut einkaufen will, ist man auf jeden Fall richtig. Aber das ist wirklich eine besondere Sache, ja. Kann man sagen. Ja. Also wirklich, wirklich gut. Ich finde auch von der Süße her ist es wirklich sehr ausgewogen. Ja, sehr ausgewogen. Sehr ausgewogen. Das ist wirklich so ein Wein, den man immer trinken kann. Also bei den anderen würde ich jetzt, wenn man jemand klassisch Weintrinker ist und trinkt keinen Port, glaube ich, würde ich die, was wir vorher getrunken haben, eher schon so in den Bereich Auslese-Kategorie schon mit einem. Na, für den klassischen Weintrinker würde ich sagen, trinkt den Tawny, das geht. Genau. Oder vielleicht so, also das ist ja auch Tawny, also ja. Sogar der Alvarez ist gut, aber hier dieser Quevedo ist sicherlich auch ein Top-Wein, also den der klassische Weintrinker dann als Digestif vielleicht ertragen kann, ja. Aber der von Winning ist wirklich auch für den klassischen Weintrinker. Wollte sagen, ja. Also überhaupt kein Problem. Und das ist für dich ein guter Wein, also ein guter Port, der so Brücke schlägt. Mhm. Ja, für Leute, die vielleicht aus dem, also eher vom Weintrinken kommen zum Port, das ist, glaube ich, eine sehr gute Brücke. Finde ich auch. Eine gute Brücke. Und ja, warum nicht? Also ich meine, gut, da ist es Alkohol drin, der künstlich hinzugefügt worden ist, um den Prozess abzustoppen. Also ich weiß nicht genau, warum man das gemacht hat, aber ich denke, man hat das gemacht, weil wenn man die Weine nachher weiter reifen lässt, sind die möglicherweise, heute wird man das trinken, aber ich glaube, am Ende, also im 19. Jahrhundert, als das erfunden worden ist, waren die am Ende zu trocken. Mhm. Da hat man keine Kunden dafür gefunden. Mhm. Das haben wir gesagt, wir lassen das. Wenn wir das stoppen, dann ist halt noch genug Zucker drin. Ja. Ja. Ich denke, das war der Grund ursprünglich. Also heute wird man es wahrscheinlich, wenn man den Port wahrscheinlich gar nicht mehr erfinden. Nee, ich glaube auch, und, weil der Geschmack sich weiterentwickelt hat für Menschen und das ist, glaube ich, nicht mehr so. Anders entwickelt, ja. Wird nicht mehr so reinpassen. Ja. Darum ist, glaube ich, auch Port nach wie vor, also in meinen Augen, ein relatives Nischenprodukt. Das ist ein Nischenprodukt, stimmt, ja. Mhm. Obwohl das ja, wie wir jetzt gemerkt haben, in dieser kleinen Auswahl relativ eine große Bandbreite hat. Ja, eine große Bandbreite, muss man auch sagen, ja. Ja. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, das unterschätzt es. Ich glaube, mit dem Port Tonic kann es, glaube ich, wieder in Anführungszeichen wieder mehr gesellschaftsfähig werden, sich einen Port auch zu Hause wieder hinzustellen. Das denke ich auch. Um den halt pur zu trinken oder halt als Longdrink, als Port Tonic. Ja, ja. Also ich glaube, gerade bei den heißen Temperaturen mit dem Eiswürfel drin ist es, glaube ich, eine super. Ja, super, finde ich auch. Nee, kann man schon machen. Ne? Also gerade, also ich denke auch, gerade wenn es so heiß ist, so puren Alkohol will man vielleicht nicht zu sich nehmen, aber so ein Getränk, so ein Mischgetränk, das ist schon ganz gut. Mhm. Ne? Obwohl, ich habe in Portugal jetzt sehr viel Vinho Verde getrunken, mit dem wir hier angefangen haben. Ja, das ist schon gut bekömmlich. Definitiv. Ich hatte nie irgendwie einen Kopf und ich habe wirklich auch, wir haben in der Regel, weil wir ja immer, weil ich ja oft, ich meine, ich gehe ja jetzt nicht unbedingt immer gerne alleine essen, musste ich zum Teil natürlich in Lissabon, weil ich mir das alleine angeschaut habe. Aber wenn ich mit mehreren war, habe ich halt immer auch zwei Flaschen bestellt. Mhm. Aber du trinkst auch mittags. Ne? Mhm. Dann, sagen wir, man geht zu dritt essen und trinkt zwei Flaschen von dem Wein, der halt nur 9% Alkohol hat, kannst du locker machen. Ja, und da haben wir anschließend noch immer nach dem Kaffee, also da gibt es noch eine Sache, die ich erläutern muss. Es gibt in Portugal eigentlich fast überall, also gerade in den Städten gibt es natürlich auch viele, die das irgendwie so, ja, sagen wir mal, schwarz machen. Mhm. Es gibt überall Kirschlikör. Mhm. Ginger heißt der. Ginger. Und der wird verkauft in der Straße, meistens von so alten Frauen. Ich habe das am Anfang vermieden, weil die dann auch immer so eine komische Karaffe hatten. Mhm. Oder diesen Kirschlikör dann irgendwie aus so undefinierten, abgegriffenen alten Flaschen hatten. Also Kirschlikör. Und der wird angeboten in so Schokoladenbechern. Also Schokolade. Becher Ach so, aus ja, Schokolade. Ich weiß, kannst du aufessen. Ja, kann ich, ja. Ja, das musst du schon machen wegen der Hygiene. Ja. Oder du machst halt Plastik. Mhm. Aber Plastik ist halt blöd. Weil, mit Alkohol und Co. Ja. Ja. Naja, jedenfalls, also überall in Lissabon, wenn du durch die Straßen gehst, gerade in Alfama, sitzen immer so alte Mütterchen, die halt diesen selbst aufgesetzten Kirschlikör haben. Und der wird halt gemacht, indem man eben einfach auf die Kirschen irgendwie Alkohol schüttet. Und dann verkaufen die immer für 1 Euro. Das ist der ausgemachte Preis. Egal wo du bist. Das ist halt immer für 1 Euro in der im Schokoladenbecher da diesen Schnaps. Und ist schon lecker. Also ich habe das dann wirklich auch, ich habe es zweimal getrunken, einmal in Lissabon nach dem Essen und einmal in Obidush. Obidush ist das, wie ein Kollege sagte, das ist portugiesische Rotenburg, so eine alte Stadt. Und da kommt er eigentlich her. Also Alcobaça, da war ich auch. Also in Lissabon und in Alcobaça und in Obidos, das ist das typische Getränk. In Obidos, wenn du die Straße gehst, an jeder Ecke steht jemand, der das verkauft. Echt, unglaublich. Und es ist natürlich gut. Es ist halt hygienisch gut. Du kriegst halt direkt diesen aus der Verpackung noch, dieses Schokoladending, das kannst du aufessen, das ist also ökologisch super, da kommt überhaupt kein Abfall zustande. Und dann trinkst du halt da so ein Kirschschnaps. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so dieser Fan von diesem Aufgesetzten, aber das kann man schon mal machen. Okay. Also überall, also findest du wirklich, also das heißt auch manchmal Ginginja, also mit Diminutiv, gibt es halt wirklich überall. Also wenn du durch Lissabon gehst, an jeder Ecke bieten sie das an. Mhm. Ja, sonst, was wir gar nicht angesprochen haben, in Lissabon gibt es auch eine sehr starke, so eine Patisserie-Kultur. Ja. Also ganz viele süße Sachen, wo auch irgendwie so ein bisschen der arabische Einfluss durchkommt. Also sehr, sehr viele Sachen, die so sehr süß sind und so ein bisschen an Baklava erinnern. Okay, ist auch mit Pistazien und Nüssen. Nüssen, all sowas. Wird auch an jeder Ecke verkauft. Mhm. Zum Teil auch in Kaffeehäusern, die so aus dem 19. Jahrhundert sind, mit Jugendstilen und so, gerade in Lissabon. Und dann wollen die halt auch für so ein Teilchen immer, es ist immer der Einheitspreis, immer 1 Euro. Okay. Kostet irgendwie alles 1 Euro. Mhm. Und dann ist das wie in Italien, du musst halt reingehen, erstmal zur Kasse, musst sagen, was du willst, in einer dir verständlichen Sprache. Und dann kriegst du da so ein Päckchen. Dann kriegst du da halt so einen Ausdruck, so eine Quittung. Achso, und damit gehst du dann hin und dann kriegst du es. Okay, ja. Alles schon gut gemacht und wirklich wie für nichts. Also wie gesagt, 1 Euro ist da der Preis und ja, und dann füllen sie sich ab für 1 Euro. Also wie gesagt, Besuch in Portugal unbedingt. Ja, wir sind durch. Ja, sehr was schön. Was hast du noch zu sagen? Mein Porthorizont ist auf jeden Fall erweitert. Ja. Definitiv. Am meisten durch überrascht war dieser Tony, der Portugal-Tony. Mhm. Positiv überrascht hat mich der Rewe-Port. Ja. Also für Everyday Usage würde ich sagen, ja, super. Absolut super. Und Geschmacksexplosion, was ich nicht erwartet hätte, war jetzt der Herr von Winning. Ja, der ist wirklich klasse. Also das ist der einzige, den ich mitnehmen darfst. Alles andere kannst du mitnehmen, aber der von Winning, an dem halte ich fest. Das glaube ich. Ich will jetzt gerade noch mal was hier. Dann nochmal was. Das sieht man jetzt nicht wie Maha mit den Zehen, die den du Nick darfst war. Ja nicht. Ja, ich muss noch fahren. Ja, ich bin ja ohne Auto, das ist immer der Vorteil. Du kannst quasi nach Hause wanken. Ich wanke nach Hause, genau, jetzt zu Fuß, wenn es sein muss. Aber ich nehme doch die U-Bahn. Ich habe auch schon viele Schritte heute getan, von daher ist es nicht so schlimm. Ja, ich glaube, nach einer langen Pause, wir hatten ja auch ein bisschen technische Probleme, dass wir die letzten beiden Podcasts nicht so schnell releasen konnten, weil die SD-Karte irgendwie ihren Geist aufgegeben hatte und hat es ein bisschen Verzögerungen gegeben. Das nächste Thema gibt es schon. Ja. Da müssen wir gleich mal, bevor wir hier rausgehen, nochmal in den Kalender gucken, wann wir das tun. Das machen wir. Weil ich will natürlich dann noch ein paar Samples von zu Hause mitbringen. Ja. Und dann machen wir quasi nochmal eine Reise oder wiederholen noch einmal eine Reise über alle Stationen. Und dann würde ich sagen, bist du dann schon wieder mit dem nächsten Thema dran. Naja, also ich werde ja, wir müssen mal gucken, bis September. Wenn jetzt endlich dieses Paket, was schon zweimal zurückgegangen ist, wo wir jeweils 5,50 Euro extra zahlen müssen, wenn das dann endlich mal da ist, hätten wir natürlich noch ein schönes Premium-Paket. Und wir könnten natürlich auch noch was zukaufen. Und ich bin ja nochmal in Portugal im September. Und werde dann nochmal zuladen. Ja. Das heißt, wir könnten nochmal eine Nachfolgesendung machen. Ich würde vielleicht auch gerade mal der portugiesische Käse mal interessieren. Ja, ich denke, beim nächsten Mal nehme ich Käse mit. Das ist auch gut zu transportieren. Wie wir gelernt haben, im Käseseminar ist das ja kein Problem. Genau. Also wir machen portugiesischen Käse dann. Also bin ja erst Ende September wieder da, also vorher können wir ja noch was anderes machen. Und Anfang Oktober sind wir ja auch wieder beim Barkonvent. Ja, damit. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir da als Schwerpunkt nehmen. Ja, also ich habe ja heute schon mit der Tante gesprochen. Aha. Gasttante ist Italien. Mhm. Wir müssen uns auf, denke ich, irgendwas auf italienische Spezialitäten einigen. Müssen uns auf irgendeine, gibt es ja so viele. Naja, Grappa gibt es, aber Grappa ist nicht so meins. Nee, meins auch nicht. Also mal ein Grappa ist ganz nett, aber ich glaube, vielleicht können wir ja was gucken, was in dem, also italienische Weine, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so interessant. Das ist aber auch nicht so sehr barmäßig. Genau, ich glaube eher was im Bereich, was so in dem Medium-Alkoholbereich ist, so wie der Port, um die 20%, irgendwas Likörmäßiges, da glaube ich, das ist so meine Vorstellung. Gibt's auch viel, ja, müssen wir mal gucken. Die, glaube ich, ganz gut passen könnte. Mhm. Was ich gesagt habe oder mit ihr schon besprochen habe, ist, dass wir die Möglichkeit haben, einige Weltpremieren uns anzugucken. Das heißt, dass wir gezielt wissen, was gibt es auf dem Markt von den Herstellern ganz Neues, was es noch nicht gegeben hat. Ja. Dass wir da ganz vorne mit dabei sind und uns das angucken und anhören dürfen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon freigenommen. Ich habe mir auch schon freigenommen. Das gibt definitiv ein paar Tage Urlaub. Ja. Und da müssen wir uns mal das Thema so Stück für Stück mal arbeiten und dann haben wir, glaube ich, einiges zu tun. Ja, nee, das wird wirklich sehr, sehr spannend werden, denke ich auch. Naja, wenn wir jetzt so viele Getränke sagen machen, muss man natürlich auch mal ein paar andere Sachen peilen. Ja, definitiv. Ja. Ja, ja. Haben wir jetzt natürlich jetzt hier mit den Räumlichkeiten auch ganz neue Möglichkeiten, auch Dinge zu tun. Das stimmt. Dementsprechend, glaube ich, wird uns da noch was einfallen. Müssen wir mal schauen, wie wir jetzt die nächsten Termine unterbringen. Ja, wir müssen auch vielleicht mal wieder was aus dem Bereich der festen Genussmittel machen. Habe ich auch noch eine Idee, die wir machen können. Ich denke, da wird uns auf jeden Fall noch was einfallen. Also ich habe auch von einem Hörer einen Vorschlag, den wir aber nicht gut umsetzen können. Deshalb habe ich da erstmal sehr zögerlich reagiert. Der meinte, wir müssten was mit Pilzen machen. Ja, eigentlich im Herbst müsste man was machen. Ich bin aber genau, das war die Idee. Er meinte im Herbst was mit Pilzen. Aber Pilze. Ich bin guter Pilzeesser, schlechter Sammler und so. Naja, ich kann die nicht unterscheiden. Also da müsste man schon dann kaufen. Und dann, naja, muss zubereitet werden und so. Ja. Wir haben zwar hier eine Küche, aber das ist dann noch mit größerem Aufwand verbunden. Ja, man könnte natürlich überlegen, ob man vielleicht in den Bereich der Zubereitung auf dem Weg der Trocknung geht und sagt, man probiert getrocknete Pilze. Ja, kann man machen, ja. Ich hätte ja sogar ein Trocknungsgerät hier da, das wäre nicht das Thema. Naja, da bin ich ja sowieso gespannt drauf. Du hast ja diesen Beef, ja. Strike ist genau, ja. Ja. Genau. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte. Am Sonntag kamen jetzt gerade 22 Kilo Fleisch. Mitbekommen. Ist das der Jungbulle? Mhm. Ist das irgendwie eine brandenburgische Tradition, dass der Schwiegersohn einen Jungbulle bekommt? Also wir müssen jetzt mal hier ein bisschen aufdecken. Also wir wissen natürlich alles schon von Twitter. Peter hat ja jetzt schon seit längerem eine Freundin. Mhm. Da gab ja schon den Hashtag #mywithmygirl. Genau. Und angesichts dieser Freundin wurde jetzt vom Schwiegervater ein Jungbulle geschlachtet. Ja, jetzt ist aber Zeit für die Verlobung, weil die Jungbulle, das hat irgendwie was Rituelles. Naja, es liegt daran, dass dass sie eine Metzgerei haben und dementsprechend auch etwas Vieh natürlich, was da gezüchtet wird. Das heißt, die haben Rinder, die quasi das ganze Jahr draußen sind auf der Wiese und halt da sich vor sich hin futtern und eigentlich auch nur einen Unterstall haben für wirklich, wenn es regnet. Ansonsten sind die das ganze Jahr draußen und kriegen jetzt irgendwie nicht irgendwie Kraftfutter oder sonst irgendwas. Ja, ist schon toll. Also ich finde das. Und der Jungbulle ist leider nicht für die Zucht geeignet. Aufgrund einer Fehlbildung des Gliedes und dementsprechend musste er. Oh, schlimm. Ja, dementsprechend musste er halt, ist er halt nur für die Schlachtung geeignet. Werden dann auch die Testikel verspeisen? Ich habe sie nicht bekommen. Ah. Ich meine, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich war ja im letzten Jahr auf Forschungsreise in Frankreich. Und ja, so weit kommt's bei der Forschungsreise bis zu den Testikeln. Also ich hatte dann mit meinem Kollegen in Bayonne Mittag gegessen. Dann muss man wissen, die Franzosen essen ja gerne zum Mittag. Und dann muss man das, was blöd ist, weil man nachmittags ja noch arbeiten will, aber wir waren halt mittags essen und haben uns da angeregt unterhalten. Und am Nachbartisch saß ein älteres Ehepaar. Mhm. Und ich merkte so richtig, wie der Mann immer aufmerksamer wurde, als wir uns unterhielten. Und beim Kollegen kam ich da hinterher auf die Schlachterei. Mhm. Und dann hörte er ganz aufmerksam zu, guckte dauernd rüber. Ja, und dann kam er ins Gespräch. Und er stellte sich heraus, am Nachbartisch saß ein Franzose aus Lothringen, der das erste Mal im Baskenland war. Und in Lothringen, als er noch berufstätig war, Fleischer war. Okay. Also Metzger. Und der hat uns dann erzählt, eigentlich das Geschäftsmodell, was er sein Leben lang gefahren hat, er war inzwischen pensioniert, war, dass er, weil er an der deutschen Grenze war, dass er in Deutschland geschlachtet hat und alles, was die Deutschen wegschmeißen, hat er mit rübergenommen und für teuer Geld in Frankreich verkauft. Echt? Mhm. Ja. Also der berühmte Nierenzapfen zum Beispiel, ja, genau. In Deutschland weggeschmissen, wird in Frankreich als Delikatesse verkauft. Und das war sein Geschäftsmodell. Und damit ist er sehr reich geworden. Mhm. Was heißt sehr reich? Also jedenfalls so reich, dass er sich dann jetzt eine nette Zeit in Südfrankreich in der Rente leisten kann. Mhm. Also es ist schon seltsam. Also in Deutschland wird viel weggeschmissen. Mhm. Und gerade jetzt die Testikel, die gelten ja als Spezialität in Spanien. Und ich würde mal sagen, die werden für die nicht medizinisch bewanderten, die Testikel sind die Hoden, die werden in Deutschland weggeschmissen. Hm. Ich bin mir sicher, dass da nichts mitgemacht wird. Die werden einfach, also bestenfalls auch zu Wurst verarbeitet. Ja, ich glaube vielleicht noch zu Hundefutterproduktion oder sonst irgendwas. Ja, sowas. Aber ich glaube. Ja. Also von daher, also wenn du da mal einheiratest, solltest du da die Regeln mal festlegen, genau. Dass das nicht weggeschmissen wird. Okay, I see. Mir zuführen. Genau. Ich esse das schon. Ich bin auch ein Freund von Eingeweiden und so. Und das mag ich auch sehr gerne. Und da ekeln sich auch immer alle Leute, die am Ende Froschschenkel essen, was ich viel ekelhafter finde. Ja, finde ich auch. Nee, auf jeden Fall wirst du jetzt in den Genuss ja auch von diesem Erzeugnis kommen. Bin gespannt. Diese Woche. Das höre ich mit Freude. Und wir werden da ja. Auch vielleicht bestimmt mal eine oder andere Anekdote in der nächsten Folge vielleicht mal anbringen. Genau. Ja, wir haben ja lange genug gesprochen. Ich gucke noch mal kurz in den Chat, aber da war niemand, glaube ich. Schauen wir mal. Aber es gab doch einige Hörer, das finde ich schon angenehm. Also im Chat ist niemand, aber es gab 15 Hörer, ja. Oh, finde ich schon gut. Ja, ist gut. Für das, was wir so spontan angekündigt hatten. Ja. Und bis vor ein paar Stunden noch gar nicht gewusst haben, wie wir und ob wir streamen. Ja, leider gibt es da Xenim nicht mehr. Genau. Vielen Dank an Kato für Xenim, wie all die Jahre. Genau, all die Jahre. Vielen Dank, genau, richtig. Wir werden dann doch vielleicht zu einem anderen Community-Projekt wechseln und Studio Link machen. Ich habe ihn schon angeschrieben, dass wir dann in Zukunft über Studio Link dann streamen. Das ist sicherlich auch eine interessante Sache, ja, finde ich auch. Vielleicht besser als, ich meine, denke, hier geht es auch mit dem Streaming, aber vielleicht ist Studio Link dann nochmal besser. Mhm. Gucken wir uns an. Ja, schauen wir mal. Gut. Alles klar. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. So, jetzt müssen wir es hier stoppen.